Beim Hambacher Fest 1832 haben die republikanisch gesinnten Teilnehmer Ludwig Börne wie einen Star gefeiert. Börne war für sie der Leitstern mit seinem klaren Eintreten für die Republik und seinen spöttischen Polemiken gegen die Aristokratie und deren Angst vor der Bevölkerung. Börne selbst lebte da schon lange in Paris, in das er mehr oder weniger gezwungen ausgewichen war, von dem aus er aber als publizistische Stimme in Deutschland vernehmbar war. Das war ein ganz schön weiter Weg für einen Mann, der in der Judengasse in Frankfurt aufgewachsen war, in der Juden nicht nur separiert, ghettoisiert waren, sondern auch jeden Abend eingeschlossen wurden. Zu seiner Zeit und während des 19. Jahrhunderts ein prominenter Leitstern, heute eher durch Straßen oder Plätze bekannt, die seinen Namen tragen, als durch seine Schriften. Dabei gilt es, einen Autor mit außergewöhnlichem Stilvermögen wieder zu entdecken und einen politischen Kommentator der Zeitgeschichte, dessen Koordinatensystem uns heute wieder als Orientierung dienen könnte. Das meint auf jeden Fall Klaus Leggewi in seiner Langen Nacht über Ludwig Börne, den Kämpfer für die Republik und Erfinder des politischen Feuilletons. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich, wie immer, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Professor Dr. Dr. Karl Friedrich Börne. Nein, dieser Dr. Börne aus dem Münsteraner Tatort-Krimi ist nicht gemeint, wenn ihr dieser Langen Nacht an einen in Vergessenheit geratenen, aber bemerkenswert aktuellen Schriftsteller erinnert wird. Karl Ludwig Börne, geboren 3 Jahre vor der Französischen Revolution im jüdischen Ghetto Frankfurts, gestorben 1837 in Paris und begraben auf dem dortigen Friedhof Père Lachaise. In Gießen, an dessen Universität er zum Gymnasium ging und 1808 seinen Doktor machte, gehört er heute zu den Gießener Köpfen, Bronzeskulpturen berühmter Söhne und Töchter der Stadt an verschiedenen Plätzen. Passanten gehen meist achtlos daran vorbei. Und wer der Mann mit den scharf geschnittenen Gesichtszügen ist, wissen die wenigsten. Diese Schülerin hilft auf dem Wochenmarkt und geht oft an der Skulptur vorbei. Nee, kenne ich nicht. Noch nie gehört. Auch wenn ich näher dran bin, leider nicht. Drei Aspekte seines Lebens erscheinen mir an Ludwig Börne besonders interessant. Die mühsame Emanzipation eines Frankfurter Ghetto-Juden, der sein Leben lang mit Judenhass konfrontiert blieb und als Kosmopolit Deutschland und Frankreich in einer Konföderation vereint sehen wollte. Dann der ganz spezielle Homme à femme, der alles andere als ein Frauenheld war, vielmehr eine literarische Arbeitsgemeinschaft mit 2 emanzipierten Frauen pflegte und mit einer von ihnen und ihrem Gatten eine halberotische Dreierbeziehung einging. Und schließlich der Zeitschriftsteller, wie er sich selbst bezeichnete, der einer der wichtigsten Begründer des politisch-literarischen Feuilletons wurde. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts kämpfte er für eine demokratische Republik und auch für Anliegen des vierten Stands der Arbeiter. Dafür musste er Deutschland ins Pariser Exil verlassen. Ludwig Börne war ein Kämpfer für die Freiheit, dessen Werk neu zu lesen ist, da autoritäre Herrschaft auch in Europa zurückkehrt und die Pressefreiheit bedroht ist. Erstes Kapitel: Un Juif de Francfort. Wie man dem Ghetto entkommt, aber nicht dem Stigma, Jude zu sein. Ludwig Börne wird am 6. Mai 1786 als Judah Löw Baruch in der Frankfurter Judengasse Nummer 118 geboren. Der knapp 300 Meter lange, nur 3 Meter breite Gassenbogen war ein Ghetto. 1460, nach italienischem Vorbild auf Anordnung Friedrichs III., dem Kaiser des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation und mit dem Segen von Papst Pius II. Errichtet. Die Judenstädtigkeit, wie sie offiziell hieß, hat eine Synagoge, ein Mikwebad, ein Tanzhaus, ein Hospital und einige Wirtshäuser. Die einzigen drei Torausgänge werden nachts und an christlichen Sonn- und Feiertagen verschlossen. Aufgrund der Enge sind Häuser bis auf 6 Etagen aufgestockt. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal, schreibt ein großer Sohn der Stadt Frankfurt voller Abscheu. Die Enge, der Schmutz, das Gewimmel, der Akzent einer unerfreulichen Sprache. Alles zusammen macht den unangenehmsten Eindruck, wenn man auch nur am Tore vorbeigehend hineinsah. So niemand geringerer als Johann Wolfgang von Goethe in seinem Lebensrückblick Dichtung und Wahrheit über das von ihm sogenannte Neuägypten. Woraus man schließen darf, dass unter berühmten Deutschen nicht nur Martin Luther zu den Judenverächtern zählte. Denn es geht Goethe nicht nur um den Gestank und die Enge, suspekt sind ihm vor allem die Bewohner dieser Tabuzone. Es dauerte lange, bis ich allein mich hineinwagte. Und ich kehrte nicht leicht wieder dahin zurück, wenn ich einmal den Zudringlichkeiten so vieler, etwas zu schachern, unermüdet, fordernder oder anbietender Menschen entgangen war. Goethe pflegte finanzielle Kontakte zu jüdischen Geschäftsleuten und als Dichter zu jüdischen Literaten und Philosophen. Er räumt ein, dass Juden ja auch Menschen, tätig, gefällig seien und findet durchaus erotisches Gefallen an jüdischen Mädchen, die ihm begegnen. Doch bleibt Goethe ein lebenslanger Gegner der Judenemanzipation. Eheschließungen zwischen Christen und Juden lehnt er ab. Privat redet er abfälliger über Juden als öffentlich und ist dabei nur ein Echo feindlicher Haltungen der damaligen deutschen Gesellschaft. Ludwig Börne schätzt den Frankfurter Großdichter weder als Person noch als Dichter. Goethe ist 37 Jahre älter. Auch künstlerisch liegen Welten zwischen den beiden Frankfurtern. Seit ich fühle, habe ich Goethe gehasst. Seit ich denke, weiß ich warum. Börne steht in der Literaturgeschichte für das junge Deutschland, für den Ausbruch aus der von Goethe personifizierten Klassik und den Aufbruch in eine freiheitlichere Gesellschaft in Opposition zur Restauration, die nach der napoleonischen Ära über Europa hinweggeht. Doch der Reihe nach. Der junge Juda Löb Baruch, auch Löw gerufen, entstammt einer wohlhabenden Familie, die genau wie ihre Glaubensgenossen im Ghetto leben muss. Darunter die legendär gewordene Familie Rothschild. Der Vater ist ein Handelsjude in Wechselgeschäften und kann sich leisten, den Sohn zu Privatlehrern auf höhere Schulen zu schicken, auf dass ein ordentlicher Arzt aus ihm werde. Löws Mutter Julie, geborene Gumpertz, wird als kränklich und putzsüchtig beschrieben. Sie soll Löw und seine 4 Geschwister vernachlässigt haben. 1800 besucht der 14-Jährige ein Privatinternat in Gießen, das der renommierte Theologe und Orientalist Johann Wilhelm Friedrich Hetzel leitet. Die mittelhessische Kleinstadt mag der Schüler nicht. Von dort geht es 1802 nach Berlin, in die Obhut der jüdischen Familie Herz, von der noch die Rede sein wird. Dem Wunsch des Vaters, aus ihm einen Mediziner zu machen, ein Berufsstand, den Juden damals ausüben dürfen, kann der 16-Jährige wenig abgewinnen. In Europa dominiert Napoleon, der sich selbst zum Kaiser krönt. Jetzt lässt sich Löw als Louis anreden. Dieser Louis ist ein Bummelstudent, der es auch an der nächsten Universität in Halle zu wenig bringt, über seine Verhältnisse lebt und erst einmal zurück aufs Gymnasium muss. 1804 immatrikuliert er sich in der medizinischen Fakultät, interessiert sich aber weit mehr für Philosophie und jüdische Geschichte und beginnt zu schreiben. In einem Fragment über Erziehung heißt es ganz rousseauhaft frankophil: Erziehung ist Erziehung zur Freiheit. Der Mensch wird mit Ketten geboren, aber sich frei machen ist ein Werk der Freiheit. Ein jeder kann nur seine eigenen zerbrechen. Der Schwache, der sich das Leben nimmt, besticht gleichsam einen Gefängniswärter und läuft davon. Aber der Starke stürzt die Mauern ein. Das klingt nach Jean-Jacques Rousseau. Der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Mit dem Vater verkracht er sich wegen seiner Schuldenmacherei. Zum familiären Ungemach kommt die politische Weltlage. Napoleon schließt die Universität Halle. Louis Baruch muss nach Hause. Er wechselt nach Heidelberg und promoviert in Gießen gegen den Willen des Vaters bei August Friedrich Wilhelm Krome, ein Pionier der Statistik und Professor für Staats- und Kameralwissenschaften, zum Doktor der Philosophie als einer der ersten Juden in deutschen Landen. Darauf kann ein Vater eigentlich stolz sein. Aber die Verhältnisse sind komplizierter. Es ist ein überzeitliches Dokument des Aufbegehrens eines Pubertierenden gegen den Familienpatriarchen überliefert. Ein gängiges Motiv der Literaturgeschichte, doch im Unterschied zu dem berühmten Brief an den Vater von Franz Kafka, der niemals abgeschickt wurde, hat dieses Schreiben seinen Adressaten erreicht. An einem Sommertag im Juli 1807 macht sich ein 21-Jähriger, nach damaligem Recht noch nicht volljährig, in einer Mischung aus Hochmut und Verzweiflung Luft und deutet dabei sein schriftstellerisches Talent an. Teuerster Vater, ich beginne in sehr ernster Stimmung diesen Brief und ich werde allen meinen Mut bedürfen, um ihn an das Ziel zu führen, das ich ihm vorgesteckt. Denn wenn ich dadurch nicht erlange, was ich möchte, so wird dieses Schreiben nicht bloß seinen Zweck verfehlen, sondern gerade das Entgegengesetzte hervorbringen. Statt dich zu beruhigen, wird es dir Verdruss machen. Statt deine Zufriedenheit wird es mir deine Vorwürfe zuziehen. So oft du auch mit mir sprachst, war es immer der kränkendste Tadel, der dem Gespräche die Einleitung gab oder womit er schloss. Ich hätte jedes Mal mich rechtfertigen können, sogar auf deine Art mich rechtfertigen können, aber ich musste bald bemerken, dass du es für einen Mangel kindlicher Achtung hieltst, wenn ich dir widersprach. Darum schwieg ich, denn du hättest die Verteidigung selber nur für ein Verbrechen mehr gerechnet. Hätten sich Vater und Sohn damals in Person gegenübergesessen, hätte der Streit wahrscheinlich schon begonnen. Aber ein Brief, das heißt eine Korrespondenz zwischen Abwesenden, soll dem Vater eine kältere Prüfung meiner Rede erlauben. In dem frühen Brief erprobt der künftige Schriftsteller schon sein literarisches Vorzugsgenre. Der junge Mann strebt keine Eintracht der Köpfe an, auch keine andere Harmonie als die des Herzens und der Liebe. Klug pocht er auf die Natur des Generationsverhältnisses als Motor sozialen Wandels. Es ist so und kann nicht anders sein. Denn die Natur hasst alle Einförmigkeit ihrer Schöpfungen. Wenn der Sohn immer den Geist des Vaters hätte und sofort durch alle Geschlechter, was würde aus der Menschheit, was aus der ganzen Welt werden? Wenn ich dieselbe Ansicht der Dinge hätte, die du hast, so müsstest du die deines Vaters haben. Und so bis in die fernste Vergangenheit hinauf ständen wir alle auf derselben Stufe der Erkenntnisse. Aber das wäre dem Zwecke des Lebens zuwider, das sich immer vervollkommnen soll. Nach dieser Abschweifung rechnet Börne mit dem Vater ab, nicht weil er ihn überfordere, sondern ihm zu wenig zutraue. Der junge Mann fühlt sich zu höherem berufen und möchte mit sarkastischer Arroganz nicht als gewöhnlicher Doktor um die Gunst der Judengasse buhlen. Ich hasse das gemeine Volk und es ist mir zuwider. Das ist mein Stolz, dass solche Sklavenseelen mich nicht begreifen. Und darin besteht meine Würde. Erröten müsste ich ja auch vor mir selber, wenn ich mein Herz auf der Schwachheit ertappte, nach dem Beifall dieser zu streben. Solcher Menschen, die sich vor dem Genius ihrer Geschicklichkeit froh überrascht fühlen, wenn es ihnen einmal gelungen ist, Ja und Nein richtig auszusprechen oder zu schreiben. Solcher, die nichts wissen, als fades Zeug Französisch zu sagen. Solcher, deren höchste Wissenschaft darin besteht, 7 Zahlen aus dem Kopfe zu multiplizieren oder, wenn's hochkommt, ein fades Register zu machen von den Drangsalen der Juden. Nur dem Starken zeige ich meine Stärke. Mit Kindern ringe ich nicht. Gut gebrüllt, Löw, könnte man den jugendlichen Sturm und Drang resümieren. Hier rüttelt einer entschlossen am Bannkreis des Vaterhauses, am Ghetto-Tor, am jüdischen Milieu, an der Frankfurter Provinz, am deutschen Duckmäusertum. Vorwürfe über angebliche Ausschweifungen, Faulenzerei und falschen Umgang weist er ab, will los vom väterlichen Unterhalt und Esstisch, hat familiäre Wohltaten und Beifallsbekundungen nicht nötig. Er ringt um Anerkennung, weniger durch den Vater als durch die Menschheit. Was liegt da näher, als Schriftsteller zu werden? Ich weiß wohl, wie viel tausend Hindernisse sich einer Sache entgegensetzen, die auf dem Papier so leicht ausgeführt ist. Du darfst mich nicht unter die Zahl jener törichten Jünglinge setzen, die in ihrer Schwärmerei himmelhohe Pläne machen und die gleich erschlaffen, sobald der Schneckengang der Wirklichkeit ihrer fliegenden Wünsche spottet. Ich bin nicht ein solcher. Mit dieser energischen Selbstbehauptung geht der lange Brief zu Ende, den er mit bangem Herzen absendet, in dem Wissen, dass er zugleich der Erste und der Einzige bleibt. Dein dich liebender Sohn, Louis. Den weiteren Anstoß zur Schriftstellerei gibt ein Diskriminierungserlebnis. Die Abriegelung der Juden in Frankfurt erschöpfte sich ja nicht im Naserümpfen eines Dichterfürsten und dem Zusperren der Tore, damit die Christen sonn- und feiertags schön unter sich bleiben konnten oder in der absurden Kleiderordnung. Männer trugen zu schwarzen Mänteln weiße Faltenkragen und einen schwarzen Hut. Frauen Halskragen und Hauben mit hörnerartigen Spitzen. Dass Löw Baruch der Jude aus Frankfurt ist und bleiben soll, bescheinigt ihm auch nach der Öffnung der Tore ein Visum in französischer Sprache, das er 1807 für eine Reise nach Heidelberg im Frankfurter Römer beantragen muss. Als ich den Pass in die Hand nahm, las ich darin »Juif de Francfort«. Mein Blut stand stille. Börne will Revanche. Damals schwur ich es in meinem Herzen. Wartet nur. Ich schreibe euch auch einmal einen Pass. Euch und allen. Man wird wohl kaum eine stärkere außerliterarische Motivation zum Schriftsteller finden. Voller Spott verarbeitet Börne seine Jugendeindrücke zur Satire. Die Juden erfreuten sich der zärtlichsten Sorgfalt ihrer Regierung. Sonntags durften sie ihre Gasse nicht verlassen, damit sie von Betrunkenen keine Schläge bekämen. Vor dem 25. Jahr durften sie nicht heiraten, damit ihre Kinder stark und gesund würden. An Feiertagen durften sie erst um 6 Uhr abends zum Tore hinausgehen, dass die allzu große Sonnenhitze ihnen nicht schade. Die öffentlichen Spaziergänge außerhalb der Stadt waren ihnen untersagt. Man nötigte sie, ins Feld zu wandern, um ihren Sinn für die Landwirtschaft zu wecken. Ging ein Jude über die Straße und ein Christ rief ihm zu, mach Mores Jud, so musste er seinen Hut abziehen. Durch diese höfliche Aufmerksamkeit sollte die Liebe zwischen beiden Religionsparteien befestigt werden. Hinzu kam das Verbot, bestimmte berufliche Tätigkeiten auszuüben und auch Juden, die bestimmt gerne etwas anderes getragen und gearbeitet hätten, vor das Dilemma stellte, dass sie in den ihnen verbleibenden Trachten umso besser in der Öffentlichkeit zu identifizieren und die ihnen zugewiesenen Tätigkeiten im Kreditwesen und Handelsgeschäft umso leichter als gieriges Geschacher und heimliches Gemauschel zu stigmatisieren waren. Zwei Worte, die bis heute fast synonym für jüdisch sein verwendet werden. Familien wie die Rothschilds, die vom Main in alle Richtungen Europas und der Welt ausschwärmten, gerieten alsbald in den Ruch plutokratischer Verschwörer, die arme Christen und Deutsche ausbeuten. Und das ist Börnes Menschenbild, als er 1808 in eine Freimaurerloge eintritt. Als Gott die Welt erschuf, da schuf er den Mann und das Weib. Nicht Herrn und Knecht, nicht Juden und Christen, nicht Reiche und Arme. Darum lieben wir den Menschen. Er sei Herr oder Knecht, arm oder reich, Jude oder Christ. Um als noch völlig namenloser Autor zu reüssieren, bedarf es materieller Grundlagen, also eines ordentlichen Brotberufs. Der Vater lässt seinen Sohn nicht hängen. Er verschafft ihm eine Anstellung als Polizeiaktuarius, zu Deutsch Gerichtsschreiber bei der Stadt Frankfurt am Main. Diesen nicht eben aufregenden Job führt er pflichtgetreu und durchaus vaterlandstreu aus. 1815 ist es damit vorbei. Ausgerechnet, als der Vater die Stadt beim Wiener Kongress vertritt, wird der Filius entlassen. Es endet die Ära Napoleons, die den Juden in Deutschland die rechtliche Gleichstellung gebracht hat. Mit seiner endgültigen Niederlage kehren die Gegenrevolutionären in einer heiligen Allianz vereinten Mächte zurück. Die Emanzipation wird revidiert. Die jüdischen Einwohner müssen auf das ihnen gerade gewährte Wahlrecht verzichten und wieder Einschränkungen bei Niederlassung, Grunderwerb und Berufswahl hinnehmen. Doch immerhin, Louis erstreitet, so viel Gleichberechtigung bleibt bestehen, vor Gericht eine lebenslange Pension von jährlich 400 Gulden als Entschädigung durch die Reichsstadt Frankfurt. Wie also kommt ein junger Jude aus dem Frankfurter Ghetto heraus, das offiziell erst 90 Jahre nach Börnes Geburt als eines der letzten in Deutschland endgültig aufgelöst wurde, indem er 1818 seinen Namen ändert, zum Christentum konvertiert und eine Zeitschrift gründet? So wird er bei der Behörde vorstellig. Ich bin willens, eine in dem Auslande herauszugebende, vorzüglich staatsrechtlichen und politischen Erörterungen gewidmete Zeitschrift zu unternehmen. Da außer dem Drange, meine Ansichten auszusprechen, auch der Wunsch, mir eine Erwerbsquelle zu eröffnen, mich zu diesem literarischen Unternehmen bestimmt, so darf ich nichts unbeachtet lassen, was hierbei Gedeihliches oder Hinderliches eintreten könnte. Ein Umstand letzterer Art wäre der Name, den ich führe, indem er mein Religionsverhältnis zu unverkennbar bezeichnet und dem Zutrauen des lesenden Publikums in den Weg tritt. Es ist nicht etwa, als traue man meinen Glaubensgenossen nicht zu, in der Literatur etwas Würdiges zu leisten, aber man glaubt, und wohl nicht ganz mit Vorurteil, annehmen zu müssen, dass ihre Ansichten über politische Dinge dem Geiste und den Forderungen der Zeit nicht entsprechen können. Der nun doppelt konvertierte Dr. Ludwig Börne sorgt sich um deutschbürgerliche Abonnenten. Den Übertritt zum evangelischen Glauben verkündet Börne seiner Familie übrigens nicht. Da er als ernsthaft lutherischer Christ nicht aufgefallen ist, vermutet die Börne-Forschung, er habe den Protestantismus als Matrix der damaligen Zivilisation angenommen, der offener war für liberale und nationale Fortschrittsideen. Und Glaubensübertritte gelten unter Juden damals nicht als sonderlich skandalös. Die Konversion ist ein Akt der sozialen und beruflichen Assimilation, die, typisch Börne, die Verschiedenheit nicht tilgt, sondern ihre Pole zur Synthese bringt. Eins ist, was mir Freude macht, nämlich, dass ich ein Jude bin. Dadurch werde ich zum Weltbürger und brauche mich meiner Deutschheit nicht zu schämen. Die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt nennt das das Skandalon des Jüdischen. Gleich und anders zugleich zu sein. Baruch, alias Börne, kann nun als Deutscher zu Deutschen über deutsche Verhältnisse sprechen, ihre Rückständigkeit und das Fehlen bürgerlicher Rechte kritisieren. Er kann sich zugleich weiter als Jude behaupten, wenn die Judenemanzipation ins Stocken gerät und, wie bei den berüchtigten Hep-Hep-Pogromen um 1819, in Verfolgung umkippt. Und er kann, wenn er als Franzosenliebhaber geschmäht wird, als republikanischer Kosmopolit auftreten. Und die Juden, wo sie als Finanzbourgeois auftreten, kann er wegen ihrer Geldgier tadeln. Über allem steht als oberstes Prinzip die menschliche Freiheit. Der Schriftsteller Börne fängt klein an, indem er regelmäßig die Bühnen Frankfurts und anderer Städte frequentiert und das Gesehene und Gehörte mit spitzer Feder rezensiert. Aufführungen von Kotzebue, Kleist, Lessing, Le Mercier, Shakespeare, Don Juan und viele andere heute unbekannte Dramen und Opern stehen auf Börnes Spielplan. Er schreibt aber auch über Göttinger Studentenunruhen und einen Essay für die Juden. Gustav Seibt, Feuilletonist der Süddeutschen Zeitung: Auf der Bühne fand er den Zustand der bürgerlichen Gesellschaft, wie einst sein Vorbild Lessing. In der Sentimentalität der Rührstücke erkannte er die verhockte Stagnation des Politischen, im hysterischen Starkult für Schauspieler das Negative von Öffentlichkeit. Dabei war er ein glänzender Leser und Zuschauer. Er gehörte zu den Entdeckern Grillparzers und förderte Kleist. Er wagte es, Goethe zu hassen, den stabilitätsnah mit seiner Angst vor Religion und Tod, Liebe und Hingabe, seinem egoistischen Festhalten an der hergebrachten Ordnung. Dass Goethe ein Schriftsteller der Angst ist, bleibt eine bis heute nicht ausgeschöpfte Entdeckung Börnes. Dieser Mann eines Jahrhunderts hat eine ungeheuer hindernde Kraft. Er ist ein grauer Star im deutschen Auge. Für Börne war Goethe nicht nur als Literat passé. Er war ein Dichter der Glücklichen, nicht der Menge. Ein Fürstendiener und stabilitätsnah, kurz ein Repräsentant der feudalen Ordnung. Ein Vorbild war ihm der in keine Kategorie und Epoche einzusortierende Schriftsteller Jean Paul, der damals mit satirischen Romanen in unkonventioneller Form bekannt wurde, die nicht von Feldherren und Fürsten handeln, sondern beispielsweise von bodenständigen Schullehrern, armen Anwälten und Förstern. Auch von biedermeierlicher Romantik hielt Börne wenig. Je unfreier ein Volk ist, desto romantischer ist seine Poesie. Der selbstbewusste Herr Börne sieht in der Literatur ein mögliches Mittel zur Befreiung des Bürgertums und namentlich der Juden. Dazu schafft er sich, ermuntert und angetrieben durch seine Freundin Jeanette Wohl, ein eigenes Publikationsorgan, die Waage. Am 23. Juli 1818 macht die Beilage zur Allgemeinen Zeitung Reklame. Die Waage. Eine Zeitschrift für Bürgerleben, Wissenschaft und Kunst. Herausgegeben von Dr. Ludwig Börne. Das erste Heft hat soeben die Presse verlassen. Der Band von 24 Bogen in Größe 8 kostet in Vorausbezahlung 3 Gulden 45 Kreuzer. Sie wird durch die fürstliche Turn- und taxische Oberpostamts-Zeitungsexpedition zu Frankfurt und durch die Hermannsche Buchhandlung daselbst bezogen. Frankfurt am Main im Juli 1818. Börne lässt gewissermaßen ein Fest bürgerlicher Öffentlichkeit ausrufen. Und zwar, da die Waage Jahre später auch in französischer Sprache unter dem Titel La Balance erscheint, gleich auch für Frankreich. Solche Zeitschriften sind damals Legion und wirken als Motor der kulturellen Debatte und der politischen Kritik. So versteht man, weshalb sich die Zensoren auf sie und die Polizei auf ihre Schreiber stürzen würden. Gefährlich ist nur das unterdrückte Wort. Das Verachtete rächt sich. Das Ausgesprochene ist nie vergebens. Es ist Täuschung oder Schwachsinn zu wähnen, die Rede sei ja fruchtlos gewesen. Was die öffentliche Meinung ernst fordert, versagt ihr keiner. Was ihr abgeschlagen worden, das hatte sie nur mit Gleichgültigkeit verlangt. Allein man muss die prekären Umstände vor Augen haben. Börne hat noch nicht die Rückendeckung eines potenten Verlegers und muss eigene Ersparnisse anbrechen. Seine Wohnung im Johanniterhof am östlichen Stadtrand Frankfurts wird Redaktionsstube und Papierlager. Abonnenten empfängt er dort persönlich. Die Revenuen lassen keinen Luxus zu. Und die bis 1821 in gewollt unregelmäßiger Folge erscheinenden 13 Hefte bestreitet er fast als Alleinautor mit einem aus heutiger Sicht ungeordneten Allerlei von Besprechungen zeitgenössischer Theater- und Opernaufführungen, selten lobend, meist bissig und stets mit einem satirischen Unterton, der niemanden verschont. Nach Goethes berühmten Wutausbruch ist Börne einer von der Sorte »Schlagt ihn tot«. Den Hund. Es ist ein Rezensent. Nach holprigen Anfängen wird er mit der Waage einer der angesehensten Publizisten im Deutschen Bund, der mit Artikeln, Aphorismen und Aufsätzen gegen die Kleinstaaterei und Obrigkeitshörigkeit ankämpft. Um seine intellektuelle Unabhängigkeit zu wahren, lehnt er sogar ein Angebot des damals wohl wichtigsten deutschsprachigen Verlegers Johann Friedrich Cotta ab, sich als Herausgeber des preußischen Ministerialblatts zu verdingen. Cotta, dem Verleger unter anderem des vielgelesenen Morgenblatts für die gebildeten Stände, hätte er gesalzene Honorare abverlangen können. Doch Börne will sagen, was und wie man es will. Auf Empfehlung von Heinrich Heine wechselt Börne zu dem Hamburger Verleger Julius Campe, der außer Heine weitere Literaten der lockeren Gruppe mit dem Namen Junges Deutschland publizierte. So wird Börne zum Begründer des Feuilletons, jener Kombination literarischer und zunehmend politischer Interventionen ins Zeitgeschehen, die anspruchsvolle Tages- und Wochenblätter und die übrig gebliebenen Zeitschriften bis heute pflegen. Auch Literaturkenner haben von Ludwig Börne kein herausgehobenes Hauptwerk im Stile von Goethes Faust oder Heinrich Heines Wintermärchen parat. Als seines wird höchstens die Serie aktueller Briefe aus Paris genannt, die Börne in den 1820er Jahren beginnt. Börne bezeichnet sich selbst als Zeitschriftsteller, als jemand, der seine Zeit auf den Begriff bringt und die gesellschaftlichen Verhältnisse zum Tanzen. Das macht er nicht als ein allein auf Neuigkeiten erpichter Tagesjournalist. Er reflektiert die vergangene Zeit mit, wie ein Geschichtsschreiber der Gegenwart, der nah genug dran sein muss an den Zeitläuften, aber auch den Überblick behält und auf Distanz bleibt. Für Börne stehen republikanisch-liberale Ideen zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht im Gegensatz zu patriotischen Gefühlen. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation hat sich 1806 im sogenannten Reichsdeputationshauptschluss aufgelöst. Der vormalige Flickenteppich aus 300 Klein- und Kleinstfürstentümern verschlankt sich auf immer noch 30 eigenständige politische Einheiten, die 1815 den Deutschen Bund eingegangen, aber immer noch nicht die Nation geworden sind, auf die Burschenschaftler, Schriftsteller und politische Reformer gehofft haben. Zu deren Wortführern gehört Börne. Wir wollen freie Deutsche sein. Frei in unserem Hasse. Frei in unserer Liebe. Mit dem Leibe nicht, nicht mit dem Herzen einem fremden Volke ergeben. Der Postrevolutionär Napoleon hat in Europa beides mobilisiert. Den Drang nach Freiheit von der Bevormundung durch Adel und Klerus und den Drang nach nationaler Einheit, der bei einigen Nationalisten in grenzenlosen Franzosenhass umgeschlagen ist und den Antisemitismus im Schlepptau hat. Börne hingegen sinnt darüber nach, ob sich Deutsche und Franzosen nicht zu einer Nation verbinden sollten. Er bewundert und hasst Napoleon, schätzt den Rechtsreformer und verachtet den Kriegsherrn. Auch wenn Frankreich mit der Wiedereinsetzung der Bourbonenmonarchie eine Periode der Restauration durchmacht, bleibt das Land jenseits des Rheins sein Fixpunkt und Wegweiser. Man könnte sagen, am französischen Wesen sollte Deutschland genesen. Frankreich ist das Zifferblatt Europas. Zu den Theaterkritiken kommen Reiseberichte wie die Schilderungen aus Paris, wo er sich zwischen 1822 und 1824 häufig aufhält und seine Frankfurter Freundin Jeanette Wohl vergeblich ermuntert, mit ihm den Wohnsitz zu nehmen. In Deutschland hält er die geistige Knechtschaft unter das stehende Heer der Regierungsgedanken immer schwerer aus. Auch nicht den prekären Status der Juden. Die Franzosenherrschaft hat den Juden erhebliche Freiheiten verschafft, die Diskriminierung und den Hass aber nicht beseitigt. Der jüdische Schriftsteller Ludwig Marcuse 1929 in seiner Biografie Börnes: Die Weltgeschichte hat es unmittelbar auf Louis Baruch abgesehen. Zwischen der Zeitgeschichte und der Privatgeschichte Louis Baruch bestand ein inniger Zusammenhang. Die Zeitgeschichte strömte direkt durch sein Leben hindurch. Es war nicht seine Natur, es war sein Ort innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, der ihm die Idylle verbot. Börne bringt seinen Beruf auf den Begriff, den wohl sein literarisches Vorbild Jean Paul eingeführt hat. Zeitschriftsteller. Wenn ein Zeitschriftsteller auch nur der Fuhrmann der Wissenschaft und der Geschichte wäre, bliebe er doch ein ehrenwerter Mann. Aber er ist mehr als das. Er reicht uns das Gefäß, das unentbehrlich ist, um an der Quelle der Wahrheit für den Durst des Augenblicks zu schöpfen. Die Aussagen der Zeit zu erlauschen, ihr Mienenspiel zu deuten und beides niederzuschreiben, wäre ein ehrenvoller Dienst, selbst wenn er nicht gefahrvoll wäre. Dass er auch dieses ist, vermehrt seinen Reiz. Und nur die Schwachheit vermag einer solchen Lockung zu widerstehen. Die Menschen haben Furcht, als wären sie Geschöpfe von nur augenblicklicher Dauer. Darum unterbleibt so vieles Gute, in Worten wie in Taten. Die Waage soll als Tagebuch der Zeit das gesamte bürgerliche Leben, die Wissenschaft und die Kunst erfassen. Vorzüglich aber die heilige Einheit jener drei, denn nicht die Kraft und Bewegung des Ersten, nicht die Fruchtbarkeit der Andern, nicht die Blüte der Dritten vermag für sich allein die Menschheit zu beseligen. Nur ihre Verbindung kann es. Und er weist der Kritik ihren gehörigen Platz zu, nicht neutral, aber auch nicht propagandistisch zu sein. Börne beansprucht Meinungs- und Pressefreiheit, was trotz der altmodisch klingenden Formulierung wie ein aktuelles Plädoyer für Meinungsvielfalt klingt. Es gibt nur eine verwerfliche Meinung. Die verwerfende, welche keine andere als die ihrgleichen duldet. Eine Zeitschrift müsste jeder Ansicht offenstehen. Und einer schädlichen oder dafür gehaltenen den Platz zu versagen, ist ebenso unverständig, als es wäre, aus der Naturgeschichte die Lehre der Giftpflanzen und bissigen Tiere verdrängen zu wollen. In der Waage soll jede Ansicht, auch wenn ihr der Herausgeber nicht gewogen ist, dennoch eine willige Aufnahme finden. Ja, sie soll sehr willkommen sein, weil am Widerspruche die Wahrheit erstarkt. Nur möge man es nicht als einen Verrat an der Gastfreundschaft ansehen, wenn der Wirt selbst das, was ihm an seinen Gästen nicht behagt, freimütig tadelt oder geschehen lässt, dass es andere rügen. Engagierte Kunst bekommt es damals mit der Zensur zu tun, der oft die Selbstzensur folgt. Börne hat dafür ein erstaunlich aktuell wirkendes Beispiel der Schere im Kopf parat. Es ist erstaunlich, wie sehr die Journalisten an Feinheit, Gewandtheit, Zweideutigkeit, Unerforschlichkeit und allen übrigen diplomatischen Tugenden täglich zunehmen und nach einigen Jahren, wenn die Zensur so lange fortdauert, wird man die Gesandtschaftsstellen nur mit Zeitungsschreibern besetzen. Statt zu sagen Russland, sagen sie eine große nordische Macht. Statt zu sagen Österreich, sagen sie eine große süddeutsche Macht. Die Hälfte der Konjugationen der Zeitwörter gerät ganz in Vergessenheit, denn man gebraucht keine Indikative mehr, sondern nur noch Konjunktive. Man schreibt nicht, Tunis ist ein Raubstaat, sondern wenn es einen Staat gäbe, der mitten im Frieden Handelsschiffe anderer Nationen wegnähme, so könnte ein solcher Staat allerdings ein Raubstaat genannt werden. Welch ein Heimlichtun. Das ist wie auf Maskenbällen, wo man schon für maskiert gilt, wenn man die Maske an den Hut steckt. Fürst Metternich, der mächtige Hüter der alten Ordnung am Wiener Hof, soll auf den jungen Börne aufmerksam geworden sein und die Möglichkeit ventiliert haben, ihn auf seine Seite zu ziehen. Derselbe Metternich ist 1819 verantwortlich für die Karlsbader Beschlüsse. In dem tschechischen Badeort haben sich die Minister des Deutschen Bundes versammelt und die liberalen und nationalen Bestrebungen als der Fürstenherrschaft so gefährlich angesehen, dass sie einen ganzen Katalog repressiver Maßnahmen beschließen. Anlass ihrer Revolutionsfurcht ist der Anschlag des Burschenschaftlers Karl Ludwig Sand auf den Schriftsteller und russischen Generalkonsul August von Kotzebue am 23. März 1819. Eine Hassfigur der liberalen deutschen Intellektuellen, die den Mord missbilligen, aber seinen Motiven, dem Hass auf einen Agenten der russischen Despotie, Verständnis entgegenbringen. Was die Umsturzphobie noch beflügelt. Der in Frankfurt ansässige Bundestag beschließt das Verbot der Burschenschaften und die Schließung der Turnplätze. Ein Universitätsgesetz mit Maulkörben für liberale Professoren und die Aufhebung der akademischen Gerichtsbarkeit und nicht zuletzt das Pressgesetz mit der Zensur. Das ist das Ende der Meinungsfreiheit. Alle Veröffentlichungen unter 320 Seiten unterliegen einer Vorzensur, umfangreichere Schriften einer Nachzensur. Metternich sagt zur Causa Börne, der mittlerweile auch Blätter wie die Zeit schwingen und die Zeitung der Freien Stadt Frankfurt beliefert: Die Artikel sind aufrührerisch, den Frieden des Bundes störend. Ein Beispiel mit Börne statuiert ist sicher eines der glücklichsten. Und ein Münchner Blatt fällt in übler antisemitischer Manier ein: Wo irgend auf deutschem Boden ein Galgen steht, wird man kein würdigeres Subjekt daran aufzuhängen finden als diesen Herrn Baruch Modo Borneo. Wie Börne gehässig genannt wird. Börne stellt später die entscheidende Frage, warum die Zensur so mächtig sein kann und wie man ihr entgegentreten könnte. Wenn unter den Tausenden in jeder Stadt, welche die Zensur als einen schändlichen Übermut verabscheuen, als eine erbärmliche Feigheit verachten, sich nur 20 angesehene Familienoberhäupter zu dem Bunde vereinigen, jeden Zensor als einen ehrlosen Menschen zu betrachten und zu behandeln, unter keinem Dache mit ihm zu wohnen, an keinem Tische mit ihm zu essen, seine Umgebungen nicht zu berühren, ihn zu fliehen wie einen Verpesteten, ihn immerfort mit Verachtung zu bestrafen, mit Spott zu necken, dann würde sich bald kein Mann von Ehre mehr finden, der Zensor würde sein wollen. Ja, selbst der Gefühllose, wenn er nur von einem gewissen Range ist, würde nicht den Mut haben, der öffentlichen Meinung zu trotzen. Und die Regierungen würden genötigt sein, ihre Zensur den Schinderknechten anzuvertrauen. Der Judengasse entronnen zu sein, war für Börne der erste Schritt, um Ghettos aller Art zu öffnen, jede Form des Aristokratismus, auch den jüdischer Finanziers, zu bekämpfen und soziale Mauern niederzureißen. Wenn Freiheit der Kreuzungspunkt aller politischen Ideen Ludwig Börnes ist, dann kommen die Impulse aus vier Richtungen. Die geistige Freiheit, speziell der Presse, von Zensur. Die Freiheit des Juden, als Mensch wie alle anderen anerkannt zu sein und seine kulturelle und religiöse Besonderheit ungehindert leben zu dürfen. Die nationale Freiheit des deutschen Volkes. Und nicht zuletzt die soziale Freiheit auch der Handwerker und Arbeiter. Die irrationale Ablehnung, der Börne sein Leben lang ausgesetzt bleiben wird, steigert sich im 19. und vor allem im 20. Jahrhundert ins Extrem. Der altchristliche Judenhass wird in den modernen Antisemitismus übergehen, der den konkreten, einzelnen Juden nicht braucht, sondern dem ein abstraktes Feindbild ausreicht. Und der Antisemitismus, weiß Börne bereits, hat einen Zwillingsbruder, den Philosemitismus. Es ist wie ein Wunder. Tausend Male habe ich es erfahren. Und doch bleibt es mir ewig neu. Die einen werfen mir vor, dass ich ein Jude sei, die anderen verzeihen mir es, der Dritte lobt mich gar dafür. Aber alle denken daran. Sie sind wie gebannt in diesem magischen Judenkreise. Es kann keiner hinaus. Auch weiß ich recht gut, woher der böse Zauber kömmt. Die armen Deutschen. Im untersten Geschosse wohnend, gedrückt von den 7 Stockwerken der höheren Stände, erleichtert es ihr ängstliches Gefühl, von Menschen zu sprechen, die noch tiefer als sie selbst, die im Keller wohnen. Keine Juden zu sein, tröstet sie dafür, dass sie nicht einmal Hofräte sind. Das ist eine Vorschau auf Motive des späteren Antisemitismus, den der Sozialdemokrat August Bebel den Sozialismus der dummen Jungs nennen wird. Ein Klassenkampf, der sich nicht gegen das Kapital oder die Reichen richtet, sondern gegen Minderheiten, die in diesem Fall als Kapitalisten gesehen werden. Die finstere Kontinuität des Judenhasses im 19. Jahrhundert verkörpert der Historiker Heinrich von Treitschke, der es besonders auf Börne abgesehen hat und ihm 1879, mehr als 40 Jahre nach seinem Tod, hinterherpöbelt: Die zerreibende und verhetzende Wirksamkeit des radikalen Judentums war umso gefährlicher, da die Deutschen sich über den Charakter dieser neuen literarischen Macht lange täuschten. Sie hielten arglos für deutsche Aufklärung und deutschen Freisinn, was in Wahrheit jüdischer Christenhass und jüdisches Weltbürgertum war. Nur Wolfgang Menzel und wenige andere Publizisten erkannten die Gefahr, doch da sie sämtlich der hochkirchlichen Richtung angehörten, so wurden ihre Warnungen missachtet. Erst in einer weit späteren Zeit erkannte die Nation, dass seit dem Ende der 20er Jahre ein fremder Tropfen in ihr Blut geraten war. Es war der Ruhm der Deutschen gewesen, dass sie niemals auf der Bank der Spötter gesessen hatten, dass ihre freien Köpfe mit Kühnheit, aber stets mit Ehrfurcht an das Heilige herangetreten waren. Jetzt ging dieser Ruhm verloren. Auch Deutschland sollte Schriften sehen, die sich mit Voltaires Frechheit freilich nicht mit seinem Geiste messen konnten. Der Ahnherr dieser jüdisch-deutschen Zwitterliteratur war der Frankfurter Ludwig Börne. Ein im Grunde ehrlicher, weicher, warmherziger Mann, der durch Schuld und Verhängnis niemals über die geschmacklose Vermischung deutscher Sentimentalität und jüdischer Witzelei hinauskam, der zwischen Vaterlandsliebe und Kosmopolitismus haltlos hin und her geschleudert, weder einen bestimmten Glauben noch ein wirkliches Volkstum zu finden vermochte und schließlich der Rohheit eines wüsten, polternden Radikalismus anheimfiel. Der völkische Nationalismus eines Treitschke entzündet sich an der erfolgreichen Assimilation und Integration der Juden, nicht nur in Frankfurt, wo sie ein erfolgreiches Wirtschaftsbürgertum bilden, das sich in einer reformerischen und einer orthodoxen Gemeinde versammelt, wohlfahrtsstaatlich aktiv wird, wichtige Anstöße für Kunst und Wissenschaft der Stadt gibt und mit Ludwig Landmann in der Weimarer Republik sogar einen Frankfurter Oberbürgermeister stellen wird. Im November 1931 stoßen unbekannte, mutmaßlich Nationalsozialisten, die Bildnisbüste vom Sockel des Börne-Denkmals in der Bockenheimer Anlage. Der Schutzverband deutscher Schriftsteller beschwert sich und verlangt Ersatz. Der Magistrat lässt sich Zeit und verweist auf die Kosten von 1.500 bis 1.800 Reichsmark, die bitte sehr der Schutzverband aufbringen müsse. Die sozialdemokratische Volksstimme schlägt vor, die Büste mit der Inschrift »Beschädigt und besudelt von den Zöglingen des Professors der angewandten Pädagogik Adolf Hitler, Deutschland erwache« aufzustellen. Ein Beschluss kommt erst im Dezember 1932 zustande. Wenige Wochen später folgt die Machtübergabe an die Nationalsozialisten, die eine Ehrung für den jüdischen Schriftsteller Börne, der sich in Wort und Schrift gegen das Deutschtum vergangen habe, natürlich ablehnen und auch den Sockel des Denkmals entfernen. Es sollte bis 1960 dauern, bis wieder eine Gedenkplatte am ursprünglichen Standort angebracht wurde. Dass Börnes Texte 1933 wohl nicht auf der Liste der verbrannten Bücher standen, anders als die seines Biografen Ludwig Marcuse, hat nichts mit Schonung oder gar Achtung zu tun, sondern ist eher dem Umstand geschuldet, dass er damals schon kaum noch gelesen wurde und weithin vergessen war. Dass man Börnes und Heines Bücher nicht verbrannte, lag wohl daran, dass man selbst die vor dem barbarischen Akt übliche Namensnennung vermeiden wollte. Eine totale Damnatio Memoriae sollte das sein. Mit dem Appell eines »Nie wieder« haben sich die deutschen Bürger gegen eine Wiederkehr des Antisemitismus zu wappnen versucht. Mit mäßigem Erfolg, wie der Schriftsteller Daniel Kehlmann im Eingedenken an Ludwig Börne 2024 formuliert hat. Die Fürsten sind zurück. The rule of law weicht der Machtwillkür. Die Juden müssen wieder Mores machen. Die Direktorin des Jüdischen Museums, Mirjam Wenzel, habe ich gefragt, ob sich Juden in Frankfurt im Jahr 2026 sicher fühlen können. Juden können sich im Moment nur an sehr wenigen Orten der Welt sicher fühlen. Jüdinnen und Juden bekommen häufig als erstes etwas zu spüren, wenn die Luft in dieser Gesellschaft dünn wird. Hoffnungsvoll kann einen da Börnes Lebensbilanz im Jahr 1832 stimmen. Nein, dass ich ein Jude geboren, das hat mich nie erbittert gegen die Deutschen. Das hat mich nie verblendet. Ich wäre ja nicht wert, das Licht der Sonne zu genießen, wenn ich die große Gnade, die mir Gott erzeigt, mich zugleich ein Deutscher und ein Jude werden zu lassen, mit schnödem Murren bezahlte. wegen eines Spottes, den ich immer verachtet, wegen Leiden, die ich längst verschmerzt. Nein, ich weiß das unverdiente Glück zu schätzen, zugleich ein Deutscher und ein Jude zu sein, nach allen Tugenden der Deutschen streben zu können und doch keinen ihrer Fehler zu teilen. Ja, weil ich als Knecht geboren, darum liebe ich die Freiheit mehr als ihr. Ja, weil ich die Sklaverei gelernt, darum verstehe ich die Freiheit besser als ihr. Ja, weil ich in keinem Vaterlande geboren, darum wünsche ich ein Vaterland heißer als ihr. Und weil mein Geburtsort nicht größer war als die Judengasse und hinter dem verschlossenen Tore das Ausland für mich begann, genügt mir auch die Stadt nicht mehr zum Vaterlande, nicht mehr ein Landgebiet, nicht mehr eine Provinz, nur das ganze große Vaterland genügt mir, soweit seine Sprache reicht. Das Jüdische Museum hat sich an seinem Standort Börneplatz, näher der Judengasse, eine Mitmachstation mit speziell entwickelten Demokratierezepten für die Stärkung unserer Demokratie heute eingerichtet, die vor allem junge Leute ansprechen soll. Funktioniert das? Tatsächlich merken wir, dass dieses Thema der gleichen Rechte oder heute würde man ja eher sagen gleichen Teilhabe an Gesellschaft ein ganz aktuelles Thema ist. Das trifft einen Nerv, weil viele junge Menschen fühlen sich nicht gleichermaßen als gestaltender Teil dieser Gesellschaft. Sie haben den Eindruck, dass es immer noch verschiedene Zugänge gibt zu Macht, zur Repräsentation, insbesondere in Deutschland, wo die Frage der Herkunft, der Kontakte, die man qua Herkunft hat, der Verhaltensweisen doch eine sehr, sehr große Rolle spielt für die Möglichkeiten, die beruflichen Möglichkeiten, die Möglichkeiten wahrgenommen zu werden. Und deswegen ist diese Frage der Gleichberechtigung, die wir an Börne diskutieren, wo es ganz zentral um eine Machtfrage geht. Wer gewährt wem die Stimme? Wer gewährt wem die Sichtbarkeit? Diese Frage ist eine, die viele junge Menschen heute beschäftigt. Zweites Kapitel. Das Schmollen der Frauen. Börne privat. Rekapitulieren wir, was bisher über das Leben Ludwig Börnes zu erfahren war. Juda Löw Baruch wird am 6. Mai 1786 in der Frankfurter Judengasse als Sohn einer wohlhabenden und angesehenen Familie geboren und erzogen. Er hat vier Geschwister. 1800 tritt der 14-Jährige in ein Gießener Gymnasium ein. Gemäß dem Wunsch des Vaters, er möge ein Juden damals erlaubtes Medizinstudium aufnehmen, geht es weiter nach Berlin, von dort nach Halle, wo er sich mehr für Philosophie interessiert. 1806 wird dieser Bildungsweg unterbrochen durch die Schlacht bei Jena und Auerstedt, in der Napoleon Sachsen und Preußen eine vernichtende Niederlage beibringt und das von Baruch verehrte Frankreich zur Hegemonialmacht in Europa aufsteigt. Er nimmt jetzt den Vornamen Louis an. Der 20-Jährige, in den Augen des Vaters ein Bummelstudent und Schuldenmacher, wird zum Studium der Kameral, heute würde man sagen Wirtschaftswissenschaften und Jurisprudenz, nach Heidelberg geschickt. 1808 macht er den Doktor in Gießen. Der junge Mann engagiert sich nach der nun unter französischer Regie erfolgten Liberalisierung des Judenstatus für die weitere Emanzipation der Frankfurter Juden und tritt der Freimaurerloge zur aufgehenden Morgenröte bei. Er muss sich jetzt einen Brotberuf suchen und wird Polizeiaktuar im Großherzogtum Frankfurt. Äußert sich anfangs noch ganz obrigkeitsfromm, empfindet die Routinearbeit aber als geisttötend. Als 1813 mit der Völkerschlacht bei Leipzig Napoleons Stern sinkt, kehrt der alte Judenstatus zurück und setzt sich die Unterordnung der Israeliten fort. Börne erfährt die ganze Ambivalenz der französischen Gleichheits- und Freiheitsrevolution, die den Liberalen und Republikanern in Deutschlands autoritärer Kleinstaaterei Auftrieb gibt. Aber die Nationsbildung erschwert, die Burschenschaftler und Liberale nun gegen Frankreich erstreiten wollen. Auch die Judengasse hat Napoleons Feldzug ironischerweise auf doppelte Weise geöffnet. Einmal per Dekret, dann durch Beschuss. Als die Franzosen gehen, wird der Polizeiaktuar gefeuert. Der junge Löw, alias Louis Baruch, emanzipiert sich, wird Publizist und heißt nun, nach der Konversion zum protestantischen Christentum, Karl Ludwig Börne. Warum er genau diese Vor- und Nachnamen wählt, ist nicht genau überliefert. Seine finanziellen Grundlagen sichert ein Ruhegehalt von 400 Gulden, das er sich nach seiner Entlassung erstritten hat. Zur Sprache kommen soll im zweiten Kapitel Börnes spezielles Verhältnis zu den Frauen, genauer gesagt zu zweien von ihnen. Nachdem er 1802 in Berlin leidenschaftlich um Henriette, die wesentlich ältere Gattin seines Lehrers Markus Herz, geworben hat und zurückgewiesen worden ist, tritt 1816 in Frankfurt eine weitere Jüdin in sein Leben, die drei Jahre ältere und seit kurzem geschiedene Jeannette Wohl. Sie lässt ihn nach einer Bedenkzeit ebenfalls als Liebhaber abblitzen, beflügelt ihn aber als Schriftsteller und wird ihm den Rest seines Lebens eine unschätzbare Freundin bleiben. Börne lebte sein ganzes Leben im Rahmen dieser Beziehung zur mütterlichen Frau. Keine Verbindung der Leidenschaft sprengte diesen Rahmen. Nicht der geistige Freund, nicht weibliche Sinnlichkeit und nicht die intellektuelle Erotik kluger Hetären bannte ihn, sondern die energische Sanftmut, die aktive Güte, die überlegene Stille einer fest in sich ruhenden, abhängig herrschenden Frau. Er war kein Don Juan, sondern ein engbrüstiger, aus schwachen Lungen atmender, rauer Krieger. Er hatte den Angriffswillen des Kriegers, aber nicht des Kriegers Körper. Börne war nicht Asket aus Geist, sondern aus der Schwäche seiner Natur. Er war nicht der Mann, welchem die Frau fremd war, sondern der Mann, welcher die Frau nicht besiegte. So kapriziös in einer Mischung aus uralten Geschlechterstereotypen und zeitgemäßer Psychoanalyse charakterisierte 1929 Börnes Biograf Ludwig Marcuse seinen Antihelden, als hätte der Bedürftige vor ihm auf der Couch gelegen. Börne und die Frauen. Erwachsen geworden durch die emotionale Unterstützung von Henriette Herz in Berlin, gibt Jeannette Wohl zunächst in Frankfurt, dann in Paris Börne den Anstoß und die Energie für seine literarisch-publizistische Karriere. Beide Frauen schwärmt Louis Baruch alias Ludwig Börne anfangs leidenschaftlich an. Er erhofft sich jedes Mal eine erotische Liaison. Vergeblich. So bleiben Henriette Herz und Jeannette Wohl zuvörderst seine Musen, wie man ziemlich herablassend Frauen nennt, die einen Künstler, einen Dichter oder einen Wissenschaftler zu kreativen Höchstleistungen anspornen. Börnes erste Muse, von der er, wie gesagt, nur im übertragenen Sinne geküsst wurde, heißt Henriette, genannt Jette Herz. Sie entstammt einer jüdischen Familie in Hamburg. Ihr Vater war Direktor des jüdischen Krankenhauses in Berlin. Schon im Alter von 12 Jahren ist ihre Ehe mit dem wesentlich älteren Arzt Markus Herz arrangiert worden, der an der Berliner Universität Philosophie lehrt. Die beiden gründen einen Salon für hochgestellte Gäste aus Kultur und Politik. Salons sind zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Ort, an den unbedingt eingeladen werden muss, wer zur gebildeten Berliner Gesellschaft zählen will. Oder wie es das Brockhaus-Konversationslexikon von 1809 ausdrückt? Wo man sich zu feinen, geistreichen Unterhaltungen versammelte und wo öfters die merkwürdigsten Erscheinungen in der Literatur sowohl als in der Politik aufs Lebhafteste besprochen wurden. Meistenteils standen diese Salons unter der Leitung einer schönen, geistreichen Frau, in deren Hause sich dann öfters die ausgezeichnetesten Personen aus allen Ständen versammelten. In den Salons, in denen leichte Klavier- und Kammermusik gespielt wird, können auch jüdische Familien Anschluss an das Berliner Großbürgertum finden. In dieses preziöse Ambiente schickt der Vater 1802 den 16-jährigen Filius. Die Frankfurter Familie lässt Louis Baruch 1802 in Berlins bessere Gesellschaft hinter sich, im Salon der Henriette Hertz. Sie ist eine der vielen lange unterschätzten Frauen um 1800, die als hochgebildete, polyglotte und belesene Gattinnen begüteter und renommierter Ehemänner materiell wie ideell ausreichend ausgestattet waren, um Persönlichkeiten des Geisteslebens in ihren Wohnungen im geräumigen Salon auf Augenhöhe zu empfangen. Zu den regelmäßigen Gästen des Ehepaars Herz zählt die Crème de la Crème der gebildeten Stände. Die Gebrüder Wilhelm und Alexander Humboldt, Friedrich und Dorothea Schlegel, Friedrich Schleiermacher. In der Spandauer Straße sind Aufklärung und Frühromantik gewissermaßen in Persona versammelt. Man plaudert und resoniert, schürft tief und parliert oberflächlich, lobt und verdammt und mit einem Freitisch für arme Studenten tut man auch noch Gutes. Tut Berlin ist da, knüpft Kontakte, tauscht Briefe aus, schließt Freundschaften und beginnt Techtelmechtel. Philosophie, Politik und Literatur bilden hier eine Einheit und politische Entscheider aus der preußischen Verwaltung lassen sich probeweise mit freiheitlichen Ideen füttern und überlegen, wie man französische Verfassungsideen in gemäßigter Form umsetzen könnte. Und es gibt in dieser halb privaten, schon fast öffentlichen Sphäre den Raum für emanzipierte Frauen, die am Ende aber stets hinter Männern zurücktreten müssen. Die Ideen, die Henriette Hertz zu Papier bringt, werden unter dem Namen ihres Mannes publiziert. Und als Jüdin bleibt sie ohnehin weiter eine Außenseiterin. Hier verkehrt der junge Baruch. Henriette Hertz soll ganz schicklich seine Ersatzmutter werden. Ich wollte, Madame Herz wäre meine Mutter. Oder ich könnte meine Mutter so lieben wie sie. Doch gleich am ersten Tag ihrer Begegnung bringt ihr der Ziehsohn aus Frankfurt ganz andere Gefühle entgegen. In sein Tagebuch notiert er um Mitternacht: Welche Augen! Welch ein holdes Lächeln! Welche Freundlichkeit umfließt den Mund! Ich habe keine Worte. Oh, dass es mir gelänge, die Zufriedenheit und den Beifall dieser liebenswürdigen Frau zu erlangen. Ich bin schwach, sehr schwach und nicht gewohnt, meinen Leidenschaften Zügel zu geben und bin in einer Stadt, wo mich Verführungen, Reizungen und Lockungen aller Art umgeben. Werde ich mich nicht sehr bald zum Bösen verleiten lassen? Und mein heißes Blut? Nein. Madame Herz? Nein. Schon 12 Uhr. Ich bin noch gar nicht schläfrig. Der verehrten Madame Herz wird dieses Drängen bald unheimlich. Ich muss wiederholen, was ich Ihnen schon unzählige Male gesagt habe. Mehr als freundlich kann ich Ihnen nicht sein. Müssen Sie mir denn ewig von dieser unseligen Leidenschaft sprechen? Ich darf es eigentlich gar nicht anhören. Ach, Madame Herz ist ja seit Jahren verheiratet. Mit einem älteren Mann, der 1803, kurz nach Börnes Aufnahme, verstirbt. Da dies eine erhebliche Mittelreduktion des Haushalts bewirken könnte, muss auch der junge Mann um seine Subsistenz fürchten und schlimmer noch, die Trennung von der Angebeteten befürchten. Widersprüchliche Gefühle brechen aus ihm hervor. Er ist tot und alle meine Freuden sind dahin. Ich muss Madame Herz verlassen und das schönste Glück. Von meiner Liebe soll ich scheiden. Von meiner Liebe, die an meinem Laben hängt. Dann der erleichterte Ausruf um Mitternacht. Sie will mich behalten. Ich soll nicht weg von ihr. Hört ihr's, ihr Menschen? Es folgt kein Happy End. Börne muss einsehen, dass ihm auch der Tod des Gatten Frau Herz nicht näher bringen würde. Seine Briefe werden immer wirrer und verzweifelter. Er spielt ernsthaft mit dem Gedanken an Selbstmord und versucht, sich Arsen zu beschaffen. Heftig gekränkt wirft der verstoßene Liebhaber der Herz Gleichgültigkeit vor und projiziert auf sie, was er auch der Generation des Vaters anheftet. Wenn ihr uns so durchbohrend anschaut mit euren weltklugen Augen und wie hinter jedem Wort eine tückische Psychologie lauert, die uns erforschen will und der Eitelkeit unseres Herzens wie einer Diebin leise nachschleicht, um sie bei der Tat zu ertappen, dann stirbt das keimende Vertrauen auf unseren Lippen. Die geliebte Freundin wird zur keifenden Mutter und der Freund zum erbosten Vater. Dabei ist Henriette Herz schon scheel angesehen worden wegen ihrer mütterlichen Zuneigung zu Louis Baruch. Man munkelt, ob da vielleicht doch mehr dahinter steckt. Das ist ein Salon eben auch. Ein sprudelnder Quell für bösen Klatsch und Tratsch. Für starres Ritual und kalte Intrigen, auch für abgrundtiefe Eifersucht anderer Salonaire, darunter der berühmten Rahel von Farnhagen, die an Henriette Herz kein gutes Haar lässt. Sie tituliert sie drastisch als Kronendumm, dieses Aftergebilde. Was alle diese, ja, beinahe krankhaften Stupiditäten von dieser Abscheulichen so in mir in Bewegung setzt, das sind ihre Gemeinheiten und schlechte Gesinnung, die sie affektiert, pomphaft und gewichtdumm zu Markte brachte. Nein, diese Weiber sind zu schrecklich. Nicht gerade ein Zeugnis weiblicher Solidarität. Henriette Herz muss den Salon nach dem Tod ihres Gatten einstellen. Alles andere wäre unschicklich gewesen. Wenn Frauen sich um das Wahre, Gute und Schöne bemühen und Bella Figura machen, dann immer in abhängiger Arbeitsteilung mit Männern, die sich um das Wirkliche, Nützliche und Eigentliche kümmern. Die Frau, die Börne in späteren Briefen immer noch als liebe Mutter adressiert, hat ihm den Weg gewiesen und Tore zu größerem Selbstbewusstsein aufgestoßen. Sie macht ihm klar, dass es für die Erfüllung seiner literarischen Ambitionen einer soliden materiellen Basis bedarf, die er sich durch Schuldenmacherei verdirbt. Sie mäßigt seine Gefühlsschwankungen und holt ihn auf den Boden der Tatsachen. Und, ganz wichtig, sie liefert ihm mit dem Briefwechsel die literarische Formvorlage, für die Börne letztlich berühmt wird, als ein Jahrzehnt später eine andere Briefpartnerin, Jeanette Wohl, in sein Leben tritt, mit der er zunächst ebenfalls privat kommuniziert, bis dann die Briefe aus Paris die große Öffentlichkeit erreichen. Die leidenschaftliche Zuneigung zu Henriette Herz hat sich da merklich abgekühlt, ambivalente Gefühle bleiben aber. Nach einer Begegnung mit der mittlerweile 64-Jährigen schreibt er, dass sie trotz ihrer faltenreichen Erscheinung immer noch einem 18-jährigen Mädchen gleiche. Aus dem Salon, in dem er sich übrigens meistens ganz still verhalten hat, nimmt der junge Mann die Erschließung eines weitgehend noch dem Adel und Großbürgertum vorbehaltenen öffentlichen Gebrauchs der Vernunft, den Immanuel Kant als Medium der Aufklärung postuliert hatte, nun mit in eine breitere bürgerliche Öffentlichkeit. Diese ist alsbald weniger durch persönliche Begegnung in exklusiven Wohnungen gekennzeichnet, als durch zwanglosere Treffen in verrauchten Kaffeehäusern, wo die intensive Lektüre von Druckschriften und die Diskussion über das Gelesene vorherrscht. Rückblickend hat Börne den Salons übrigens ein miserables Zeugnis ausgestellt, diesem Heer von Schriftstellern. Die Kritiker, die Dichter, die schönen Geister, die gelehrigen Weiber, die näselnden jüdischen Eleganz, die getauften Juden, die Deutschtümler, die Preußentümler, die frommen Lutheraner, die tausend Magister, die sich von eingepökelten Ideen ernähren. Börne und die Frauen. Von schmächtiger Statur und eingeschränkt durch eine lebenslange Lungenschwäche ist Börne nicht der Mann, auf den Frauen gleich ein Auge werfen und den sie im Blick behalten. Er sah aber wohl nicht schlecht aus. Vor den 1830er Jahren gibt es noch keine Fotografien und folglich kein naturgetreues Porträt. Aus Lebzeiten sind nur zwei visuelle Darstellungen überliefert, von denen eine immer wieder auf Buchdeckeln auftaucht. Das Gemälde des Frankfurter Porträtmalers Moritz Daniel Oppenheim aus dem Jahr 1827. 1,20 mal 1,50 Meter groß, das seit 1922 im Historischen Museum Frankfurts hängt. Ein Mann in adretter Tageskleidung in einem Sessel, der den Betrachter direkt aus seinen braunen Augen anschaut, mit einem scheuen, freundlichen Gesichtsausdruck. Neben ihm liegt ein Manuskript auf dem Tisch, auf seinem Schoß ein aufgeschlagenes Buch, hinter ihm der Stich einer weiblichen Person und einige Büsten und Skulpturen sowie ein Bücherregal. Ganz hinten ein in sich zusammengerollter Hund. Haltung und Accessoires entsprechen der damals üblichen Darstellung von Schriftstellern. Das andere Porträt hat der berühmte französische Künstler David d'Angers knapp ein Jahrzehnt später, 1836 in Paris, in einer Reihe anderer Repräsentanten europäischer Kultur angefertigt. Es ist ein 16 cm großes Seitenprofil, ein ernst nach vorn blickender Mann mit einer scharf geschnittenen Nase. Heute ebenfalls im Besitz des Historischen Museums Frankfurt. Danach gestaltet ist Börnes Kopfskulptur in Gießen und die auf seinem Grab in Paris, das ihn in Frontansicht zeigt. Ludwig Börne, wie er ja seit 1808 heißt, ist im wahrsten Sinne des Wortes ein fragiler Mensch. Sein Leben lang leidet er unter Gicht- und Gelenkrheumatismus, unter Atemwegsbeschwerden und Blutstürzen, die er in verschiedenen Kulturorten kuriert, aber niemals hinter sich bringen wird. Es gibt 1000 Krankheiten, aber nur eine Gesundheit. Börnes prekären, oft auch hypochondrischen Zustand haben viele Zeitgenossen kommentiert, einigermaßen hämisch Heinrich Heine. Auch wenn man sich auf seine Erinnerungen an die erste Begegnung mit ihm in Frankfurt 1827 nicht verlassen kann, seien seine Vermessungen der Physis und Psyche wiedergegeben. Er trug einen schwarzen Leibrock, der noch ganz neu glänzte, und blendend weiße Wäsche. Aber er trug dergleichen nicht wie einen Stutzer, sondern mit einer wohlhabenden Nachlässigkeit, wo nicht gar mit einer verdrießlichen Indifferenz, die hinlänglich bekundete, dass er sich mit dem Knoten der weißen Krawatte nicht lange vor dem Spiegel beschäftigt und dass er den Rock gleich angezogen, sobald ihn der Schneider gebracht, ohne lange zu prüfen, ob er zu eng oder zu weit. Er schien weder groß noch klein von Gestalt, weder mager noch dick. Sein Gesicht war weder rot noch blass, sondern von einer angeröteten Blässe oder verblassten Röte. Und was sich darin zunächst aussprach, war eine gewisse ablehnende Vornehmheit, ein gewisses Dédain, wie man es bei Menschen findet, die sich besser als ihre Stellung fühlen, aber an der Leute Anerkenntnis zweifeln. Dédain, zu Deutsch abgeneigt, herablassend, arrogant. War Börne so? Es war nicht jene geheime Majestät, die man auf dem Antlitz eines Königs oder eines Genies, die sich inkognito unter der Menge verborgen halten, entdecken kann. Es war vielmehr jener revolutionäre, mehr oder minder titanenhafte Missmut, den man auf den Gesichtern der Prätendenten jeder Art bemerkt. Sein Auftreten, seine Bewegung, sein Gang hatte etwas Sicheres, Bestimmtes, Charaktervolles. Sind außerordentliche Menschen heimlich umflossen von der Ausstrahlung ihres Geistes? Ahnet unser Gemüt dergleichen Glorie, die wir mit den Augen des Leibes nicht sehen können? Das moralische Gewitter in einem solchen außerordentlichen Menschen wirkt vielleicht elektrisch auf junge, noch nicht abgestumpfte Gemüter, die ihm nahen, wie das materielle Gewitter auf Katzen wirkt. Ein Funken aus dem Auge des Mannes berührte mich. Ich weiß nicht wie, aber ich vergaß nicht diese Berührung und vergaß nie den Dr. Börne, welcher gegen die Komödianten schrieb. Mit Heine will Börne sehr gerne befreundet sein, aber das wird gründlich schiefgehen. Worin sein Biograf Willi Jasper eine generelle Schwierigkeit erblickt, ein ganzer Mann zu sein. Als wenig freundschaftlich, eher aus einem klaren Dédain, also unangenehm herablassend, beschreibt Heine seinen Eindruck von Börnes Verhalten in einem Bericht über ein späteres Treffen in Frankfurt. Ich hatte Mühe, den Mann wiederzuerkennen, dessen früheres Aussehen mir noch lebhaft im Gedächtnis schwebte. Keine Spur mehr von vornehmer Unzufriedenheit und stolzer Verdüsterung. Ich sah jetzt ein zufriedenes Männchen, sehr schmächtig, aber nicht krank, ein kleines Köpfchen mit schwarzen, glatten Härchen, auf den Wangen sogar ein Stück Röte, Die lichtbraunen Augen sehr munter, Gemütlichkeit in jedem Blick, in jeder Bewegung, auch im Tone. Dabei trug er ein gesticktes Kamisölchen von grauer Wolle, welches eng anliegend wie ein Ringpanzer ihm ein drollig märchenhaftes Ansehen gab. Er empfing mich mit Herzlichkeit und Liebe. Es vergingen keine 3 Minuten und wir gerieten ins vertraulichste Gespräch. Börne findet keine Gegenliebe bei dem narzisstischen Großdichter, der stets mehr von sich spiegelt als von seinem Gegenüber und in einer anderen Episode Börnes Mangel an Sexappeal aufspießt. Heine trifft immerhin einen Punkt, die soziale Isolation Börnes. In großer Gesellschaft war Börne wortkarg und einsilbig. Und dem Fluss der Rede überließ er sich nur im Zwiegespräch, wenn er glaubte, sich neben einem gleichgesinnten Menschen zu befinden. Dass Börne mich für einen solchen ansah, war ein Irrtum, der späterhin für mich sehr viele Verdrießlichkeiten zur Folge hatte. Schon damals in Frankfurt harmonierten wir nur im Gebiete der Politik, keineswegs in den Gebieten der Philosophie oder der Kunst oder der Natur, die ihm sämtlich verschlossen waren. Vielleicht entfallen mir späterhin in diese Beziehung einige charakteristische Züge. Wir waren überhaupt von entgegengesetztem Wesen. Und diese Verschiedenheit wurzelte am Ende vielleicht nicht bloß in unserer moralischen, sondern auch physischen Natur. Börne schon, aber wohl kaum Heine, wird einem sympathischer bei dieser Charakterschilderung. Wer solch einen Freund hat, braucht sich um einen Feind nicht mehr zu bemühen. Die 3 Tage, welche ich in Frankfurt in Börnes Gesellschaft zubrachte, verflossen in fast idyllischer Friedsamkeit. Er bestrebte sich angelegentlich, mir zu gefallen. Er ließ die Raketen seines Witzes so heiter als möglich aufleuchten und wie bei chinesischem Feuerwerken am Ende der Feuerwerker selbst unter sprühendem Flammengeprassel in die Luft steigt, so schlossen die humoristischen Reden des Mannes immer mit einem tollen Brillantfeuer, worin er sich selbst aufs Keckste preisgab. Er war harmlos wie ein Kind. Bis zum letzten Augenblick meines Aufenthalts in Frankfurt lief er gemütlich neben mir einher, mir an den Augen ablauschend, ob er mir vielleicht noch irgendeine Liebe erweisen könne. Das klingt wie die Erfüllung der Prophezeiung, die der junge Börne 1805 niedergeschrieben hat. Mich liebt und mich kennt niemand. Bald 20 Jahre irre ich nun herum, ohne Freund. Und mein Leben wird verstreichen, ohne dass ich mein eigener werde. Die Zeugnisse sind zwiespältig. Kann man sich Börne als einen rundherum umgänglichen Mann vorstellen? Wohl nicht. Der Komponist und Klaviervirtuose Alois Schmidt aus Frankfurt ist jedenfalls ein Freund. Erneut platonisch bleibt die Beziehung zu einer zweiten Frau namens Jeanette Wohl, eine 1783 in Frankfurt geborene, religiös-orthodox erzogene Jüdin, die für die persönliche Formung und berufliche Entwicklung Börnes eine wichtige Rolle spielt. Die beiden sind sich 1816 erstmals bei einem Spaziergang am Main begegnet. Beide sind jüdischer Abstammung aus der Judengasse und engagierte Demokraten. Börne mit 31 Jahren ein frisch entlassener Polizeiaktuar und freischaffender Journalist, unverheiratet. Als sie sich erstmals begegnen, ist Jeanette 34 Jahre alt und nach kurzer Ehe gerade geschieden. Sie gefällt Börne sehr und ist eine Anwärterin fürs Heiraten. Genau wie Madame Herz widersteht Fräulein Wohl dem heftig vorgetragenen Ansinnen. Sie ist keine Salonier, sondern eine im Hintergrund wirkende Frau, die den nach seiner Form suchenden Schriftsteller enthusiastisch antreibt und als stets kritische Beraterin zu fördern weiß. Jeanette Wohl ist verliebt, aber eben nur in Börnes Geistigkeit. Miriam Wenzel charakterisiert Jeanette Wohl so. Sie war mit Sicherheit eine außergewöhnliche, mutige Persönlichkeit, die gestaltend wirken wollte, indem sie auf ihn einwirkt. Im Unterschied zu Henriette Herz, die ja sehr schön gewesen sein muss, für die viele geschwärmt haben in der Zeit, das ist nicht Jeanette Wohl. Jeanette Wohl ist, denke ich, nicht eine Frau, die die Bühne gesucht hat, sondern ihre Form der Gestaltung war, Börne zu gestalten. Börnes Aphorismen über Weiblichkeit sind übrigens zeittypisch misogyn und arrogant. Wenn es Weiber gibt, die durch ihren Geist glänzen, was ist es mehr als das Leuchten des bononischen Scheins? Was anders als das eingesogene Licht der Sonne der Männlichkeit? Oder? Die Weiber sind die Schwellen des Glücks und die Pforten des Ruhms. Oder? Ernsthafte Weiber gleichen einem leeren Koffer mit 7 Schlössern. Oder? Die Weiber sind am gefährlichsten, wenn sie nachgeben und ihr Unrecht bekennen. Sie schnellen wie die Parther fliehend ihre Pfeile ab. Oder, und nun genug damit. Das Schmollen der Weiber ist nichts als ein Guerillakrieg, den sie gegen die konzentrierte Macht der Männer führen. Ein Krieg, in dem sie immer siegen. Dem Bild, wonach Frauen Wunden heilen sollen, die das Schwert oder ein Geschick Männern geschlagen haben, entspricht die fürsorgliche Rolle, die Jeanette Wohl Börne gegenüber einnimmt. Erneut ist er bei ihr das Sorgenkind einer Ersatzmutter. Mit ihr wird die Literatur stets über das Leben siegen, auch wenn er sie weiter mit Kosenamen überhäuft, als Braut anredet und sie schließlich an der Seite eines anderen Mannes, Salomon Strauß, ganz nach Paris lockt. Sie jubelt. Wir drei, zusammen diesen Winter in Paris. Ich bin außer mir vor Freude, wenn ich nur daran denke. Nicht mehr die Trennung. Nicht mehr die Angst vor Krankwerden unter Fremden. Einer kann den anderen pflegen in solchem Falle. Ich und der Strauß schreiben ihre Arbeiten ab. Sie dürfen mit mir zanken, so viel sie wollen. Ich nehme ihnen gar nichts mehr übel. Strauß muss Pikett, Schach, alles, was sie wollen, lernen. Und ich stricke Strümpfe und Socken für euch. Heute weine ich nicht. Ich bin unaussprechlich glücklich. Das Verhältnis mit Jeanette Wohl kann man aus über 500 Billets und Briefen rekonstruieren, die Börne zwischen 1817 und 1833 an sie geschrieben hat. Auch einige Antworten sind überliefert. Aus heutiger, von kurzen Mails und Flashs geprägten Sicht ist kaum nachvollziehbar, welche Bedeutung das Textmedium handgeschriebener Brief einmal hatte. Gerade im 19. Jahrhundert, zwischen Paaren, Bekannten, Kollegen und im beruflichen Verkehr. Wenn er Briefe, genauer nur Briefe schreibe, stachelt Jeanette Wohl ihren Freund an, könne er ein großes Publikum erreichen und berühmt werden. Ich habe heute die ganze Nacht nicht geschlafen. So lebhaft habe ich mich mit dem Gedanken beschäftigt, wie sie damit Glück machen könnten, wenn sie jetzt in Briefform schrieben. Oder besser, nur Briefe schrieben. Auch weiß ich ja noch von früher, wie das mit Aufsätzen geht. Bis nur der Plan fertig, ist schon so viel Zeit verloren und manchmal oder gar oft auch, wie das natürlich, die Lust zur Ausführung. Wenn sie nur wüssten, wie schön ihre Briefe sind. Jeder einzelne gedruckt würde das größte Interesse erregen. Sind denn Briefe etwas anderes oder vielmehr nicht auch Memoiren? Ist nicht in Briefen eine weit frischere, lebendigere, anziehendere und ansprechendere Darstellung möglich als in Aufsätzen? Sind Heines Reisebilder etwas anderes als Briefe? Durchaus nicht. Dieser Form, in welcher er sich ausspricht, verdankt er sein Glück. Wie viel mehr steht ihnen nun zu Gebote in Stoff, Gedankenfülle und schöner Sprache? Börne hat daraus ein regelrechtes Genre geformt, das in 115 Briefen aus Paris zwischen 1832 und 1834 der breiteren literarischen Öffentlichkeit übermittelt wird. Und zwar auf Drängen der Jeanette Wohl, die Börne den Brief als passendes Publikationsformat der Zeitschriftstellerei eröffnet. Sein Hauptwerk als anwesend abwesende Partnerin mitgestaltet und wie ein Fixstern begleitet. Die Briefe sind nicht Kommentar zu einem belletristischen Hauptwerk oder fachlicher Austausch mit Dichterkollegen. Sie stehen für sich, als Zeugnisse laufender Wirklichkeitsproduktion durch das Zeitgeschehen. Das unterscheidet sie von Briefromanen wie Johann Wolfgang Goethes »Leiden des jungen Werthers« oder kunstkritischen Vorbildern wie Gottfried Ephraim Lessings »Briefen, die neueste Literatur« betreffend. Bei Börne wird die Schwelle zwischen Privatem und Öffentlichem sozusagen im Live-Modus durch wirkliche Personen vermessen, denen Leser wie bei einer heutigen TV-Serie zeitverzögert folgen können. Das ist damals neu und kritische Literaturhistoriker haben dieses Unterfangen als eines echten Dichters unwürdig erachtet. Jeanette Wohl hat die Briefe aus Paris veranlasst, sie als literarisch wie politisch gebildete Frau redaktionell bearbeitet, als Adressatin für ihren kontinuierlichen Fluss gesorgt und sie als Börnes Erbe gehütet. Sie war, wie die Germanistin Christa Walz es zusammenfasst, eine Conditio sine qua non für Börnes literarisches Schaffen wie für sein Wohlbefinden. Kurz nach ihrer ersten Begegnung bescheinigt Börne ihr schon: Liebe Freundin, ich habe es in diesen Tagen Ihrer Abwesenheit mit Schrecken erfahren, wie unentbehrlich Sie für meine Ruhe geworden sind. Mit Schrecken, denn ist es nicht töricht, sein Glück an ein Gut zu binden, das nicht unser gehört und uns in jedem Augenblicke entzogen werden kann? Wohltuerin ist der alles umfassende Begriff für Wohls Rolle als Schwester, Mutter, Tochter, Geliebte, Braut, Versorgerin, Umzugshelferin, Pflegerin, Gemütsberuhigerin, Finanzverwalterin, Erbwalterin. Börne strebt einen gehobenen Lebensstil an, der auch als Erbe eines vermögenden Vaters nie zu seinen tatsächlichen Einnahmen passt. Die beiden Korrespondenten erfahren das Briefeschreiben wie eine Krankheit oder Droge, die den Alltag taktet und beherrscht. Wer einen Liebesbrief erwartet, kennt das. Den Postboten herbeizusehnen und zum Briefkasten zu eilen, um ihn womöglich leer vorzufinden und viele Postkutschenmeilen entfernte Partner weiter zu entbehren. Ich muss mich auch aufs Sofa legen vor Ungeduld. Das tat ich in Paris immer und so Ähnliches. Dort kamen die Briefe um 23:30 an. Punkt 11 begann mein Fieber. Oft ging ich dann ins Kaffeehaus, um die Zeit mit Zeitungen lesen zu vertreiben. Oh, die Liebe, was die einen närrisch macht. Unheilbare Krankheit. Auch wenn die Briefe aus Paris im Lauf der Zeit formaler und weniger privat werden, bleiben sie das Panoptikum privater Befindlichkeiten und Beobachtungen im Vorübergehen. Gemischt mit Bewertungen gesehener Theaterstücke, gehörter Musik, gelesener Bücher und Zeitungsartikel. Sie sind auch Reiseberichte, politischer Kommentar, Auseinandersetzung mit Freund und Feind und verbinden flüchtige Eindrücke mit Geschichtsdokumenten und mit zeitgeschichtlicher Reportage. Der 1823 veröffentlichte Artikel »Die Kunst, in 3 Tagen ein Originalschriftsteller zu werden« soll dem Psychoanalytiker Sigmund Freud Impulse für seine Therapiemethode der freien Assoziation gegeben haben. Ein Patient könne, wie Börne im Kampf mit der Zensur und vor allem Selbstzensur, die schimpfliche Feigheit zu denken überwinden und frei von der Leber reden. Wer auf die Stimme seines Herzens hört, statt auf das Marktgeschrei, und wer den Mut hat, lehrend zu verbreiten, was ihn das Herz gelehrt, der ist immer originell. Aufrichtigkeit ist die Quelle aller Genialität. Und die Menschen wären geistreicher, wenn sie sittlicher wären. Und hier folgt die versprochene Nutzanwendung. Nehmt einige Bogen Papier und schreibt 3 Tage hintereinander ohne Falsch und Heuchelei alles nieder, was euch durch den Kopf geht. Schreibt, was ihr denkt von euch selbst, von euren Weibern, von dem Türkenkrieg, von Goethe, von Fonks Kriminalprozess, vom jüngsten Gerichte, von euren Vorgesetzten. Und nach Verlauf der 3 Tage werdet ihr vor Verwunderung, was ihr für neue, unerhörte Gedanken gehabt, ganz außer euch kommen. Das ist die Kunst, in 3 Tagen ein Originalschriftsteller zu werden. Beiläufiges und Unerhörtes. Funk. Vorname Peter Anton, war der Mordangeklagte in einem aufsehenerregenden Strafprozess 1822. Börnes Leserinnen und Leser wohnen einer privaten Kommunikation bei und bilden zugleich deren öffentliche Meinung. Der Briefschreiber hat eine konkrete Person als Adressatin, richtet sich aber an die Welt und aus der Weltstadt Paris an die deutsche Provinz, dass diese endlich aufwachen und rebellisch werden möge. Auch wenn es heute unwahrscheinlich wirken mag, war Birne in Deutschland seit Anfang der 1820er Jahre eine herausragende Stimme der progressiven Opposition. Sie haben mir viel Freude gemacht. So nüchtern wird Ludwig Börne seine Beziehung zu Jeanette Wohl auf dem Sterbebett resümieren. Auch wenn er sie mit rüden Anreden und heftigem Spott nicht verschont hat, wusste er um die großen Vorzüge seiner Freundin. Jeanette Wohl war weit mehr als eine Kopistin und Korrekturleserin. Sie wurde eine Co-Autorin, deren Leistung selten anerkannt wurde, auch nachdem sie Börnes Nachlass wie Reliquien bewahrt, gesichert und publiziert hat. Die Börne-Forscherin Inge Rippmann beschreibt dieses Verhältnis, das wohl für viele Frauen großer Männer gegolten hat, aber heute nicht mehr klaglos hingenommen wird. Doch nicht als demütige, schattenhafte Begleiterin seines Lebens erscheint diese im Grunde bis heute unbekannte Frau. Alle ihre Geistes- und Seelenkräfte waren auf den Mann gerichtet, dessen Grundhaltung sie bejahte, dessen kritisches Genie sie bewunderte, den sie zu schützen und zu fördern gewählt hatte, obwohl sie mit luzider Klarheit seine Schwächen und Fehler durchschaute. Wie man weibliche Arbeit entschiedener herausstellen kann, hat Ursula Krechel demonstriert, die Preisträgerin des Büchner-Preises 2025. Von Georg Büchner war bei ihr natürlich die Rede, aber Krechel rückte auch dessen jüngere Schwester Luise als Schriftstellerin, Frauenrechtlerin und Verfasserin des Buches »Die Frauen und ihr Beruf« ins Licht. In dem setzte sie sich zunächst anonym für bessere Mädchenbildung ein, in der zweiten Auflage ihren Namen aber auf das Buchcover. In der schönen Literatur und in den Wissenschaften gibt es viele Jeanette Wohls, die ihrer Entdeckung und Würdigung harren. Dass Ludwig Börne der unbekannteste Bekannte der deutschen Literaturgeschichte wurde, der er heute ist, liegt an seinem schwankenden Nachleben in der Literaturgeschichtsschreibung. Warum Ludwig Börne aus dem Literaturkanon der germanistischen Seminare und der öffentlichen Wertschätzung herausgefallen ist, erklärt der Gießener Germanist Joachim Jakob in der Mensa der Universität, die ihn 1808 zum Doktor der Philosophie promoviert hat. Die Germanistik, wie ist sie mit Börne umgegangen? Ich würde sagen, sie hat ihre Hausaufgaben gemacht. Es gibt ordentliche Werkausgaben, es gibt einen Preis, es gibt in Frankfurt einen Platz, der seinen Namen trägt. Aber warum lesen wir ihn nicht wirklich? Warum Börne ein Name ist, aber nicht mehr? Weil ich den Eindruck habe, dass Börne ein Typus des Intellektuellen, des eingreifenden Intellektuellen verkörpert, der durch Sprachwitz, durch sprachliche Schärfe, durch Anteilnahme an dem, was passiert und die Idee, dass man durch das Schreiben etwas verändern kann, etwas artikulieren kann, Menschen erreichen kann, ein Typus ist, der sich ja eigentlich nicht selber konservieren will, sondern in der Gegenwart lebt und dass wir den vergessen. In dieser Hinwendung zu breiteren Schichten kommt ihm eine eminente Bedeutung zu, auch als Briefschreiber. Und das sind, könnte man sagen, kleine Formen der Literatur, die gerade nicht zum Werkförmigen, zum Roman, zum Gedichtbuch, zur Gedichtsammlung neigen, sondern die gerade in dem Eingehen auf Tagesaktuelles, in dem Schnellgeschriebenen, in dem Witzig Geschriebenen, in den Anspielungen aufgehen. Und der Professor überlegt auch, was Germanistikstudierende heute an Börne verstören, ihn andererseits aber auch erneut interessant machen könnte. Dass die Art und Weise, wie Börne formuliert, also die Schärfe, der Spaß an Satire, an Zuspitzung, etwas ist, mit dem wir uns, glaube ich, im deutschen Kulturbereich ungeheuer schwer tun. Also die verletzende Kraft des Wortes ist gerade in der Gegenwart uns so präsent, ist vielleicht gerade unsere Gegenwart, was das betrifft, also der Verpflichtung zu wertschätzender, achtsamer Rede in jeder ihrer Verzweigungen, dass das dem Grundzug zu sagen, ich setze einen Punkt, ich ärgere euch, ich reize euch, um euch aufzuregen und daraus kann etwas gestehen, ist, glaube ich, etwas, ich sag's mal so, was wir als kulturelle Gemeinschaft noch sehr wenig gelernt haben. Nächste Haltestelle, Börneplatz. Ludwig Börnes Name erklingt regelmäßig in Frankfurter Straßen und U-Bahnen. Zwei Haltestellen sind nach ihm benannt. Börneplatz hieß seit 1885 der Platz am Ende der einstigen Judengasse. Die Nationalsozialisten machten 1935 daraus den Dominikanerplatz und zerstörten im Novemberpogrom 1938 die Synagoge. Nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg im Osten der Stadt wurde Frankfurt autogerecht modernisiert. Der Platz fiel der vielspurigen Kurt-Schumacher-Straße zum Opfer, wo 1987 ein Kundenzentrum der Stadtwerke errichtet werden sollte. Bei Bauarbeiten wurden Fundamente von 19 Häusern der Judengasse und Synagoge freigelegt. Der größte archäologische Fund einer frühmodernen jüdischen Siedlung in Europa. Die Vergangenheit war wieder aufgetaucht. Und damit auch der Name Börne. Die Bürgerinitiative Rettet den Börneplatz besetzte 1987 den Bauplatz und verlangte die vollständige Erhaltung der Ruinen. Doch die Stadtverordnetenversammlung sprach sich für den Weiterbau des Kundenzentrums aus. Immerhin wurden die unterirdischen Funde gesichert und zur dauerhaften Besichtigung und historischen Bildung aufbereitet. Heute befindet sich dort die Dependance des Jüdischen Museums in Frankfurt. Zu dem Komplex gehört der alte jüdische Friedhof. Auf einem langen Fries an der Außenmauer stehen die 11.908 Namen der entrechteten, verfolgten, deportierten und ermordeten Juden aus der Frankfurter Gemeinde. Der wieder nach Börne benannte Platz ist einer der beeindruckendsten Gedenkorte an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. Von Lessing ist ein Diktum über seinen Schriftstellerkollegen Friedrich Gottlob Klopstock, den vielgepriesenen Autor des Messias, überliefert. Wer wird nicht einen Klopstock loben? Doch wird ihn jeder lesen? Nein. Gelobt wird Börne heute vor allem als Kämpfer für die Meinungs- und Pressefreiheit. Das geschieht alljährlich bei der Verkündung und Ehrung der Träger eines nach ihm benannten Preises, der seit 1993 von der gleichnamigen Frankfurter Stiftung verliehen und am prominenten Ort der Paulskirche überreicht wird. Bekannte Frankfurter Publizisten, von Marcel Reich-Ranitzky über Joachim Fest und Frank Schirmacher bis Jürgen Kaube, wurden ausgezeichnet. Ebenso Joachim Kaiser, Alice Schwarzer und Hendrik M. Broder und politische Denker wie Dan Diener und Robert Habeck. In keiner Dankesrede fehlt der Hinweis auf die große Bedeutung des Namensgebers Börne für eine unabhängige und zupackende politische Publizistik jenseits ideologischer Lager. Vorwärts marschieren wir gegen ihre Kanonen. Durchs Eisen, durchs Feuer der Bataillone, lasst uns zum Sieg laufen. Schließt eure Reihen, damit wir uns stützen. Marschieren wir. Jedes Kind von Paris macht aus seiner Bürgerpatrone eine Opfergabe für sein Land. O Tag ewigen Gedenkens, Paris hat nur noch einen Ruhmesschrei. Vorwärts marschieren wir gegen ihre Kanonen, durchs Eisen, durchs Feuer der Bataillone. Lasst uns zum Siege laufen. So opferbereit und siegesgewiss klingt die Nationalhymne Frankreichs nach der Revolution im Juli 1830. Binnen dreier sommerlicher Julitage, den Trois Glorieuses, zwingen Arbeiter, Handwerker und Studenten König Charles X. zur Abdankung und Flucht. Der ultrareaktionäre Bourbone wollte die Errungenschaften der Revolution von 1789 und der napoleonischen Zeit abräumen, die Pressefreiheit einschränken, die von Liberalen dominierte Abgeordnetenkammer auflösen und einen Zensus einführen und drei Viertel der Franzosen das Wahlrecht wegnehmen. Ein regelrechter Staatsstreich. Der König unterschätzt aber die Pariser. Zeitungen rufen zum Widerstand auf. Durch die Stadt rollen lange Demonstrationszüge. Es werden Barrikaden errichtet, Kasernen besetzt, das Palais des Erzbischofs geplündert. Dass der König auf der anderen Seite des Mittelmeers mit der Eroberung Algiers seine Reputation aufbessern wollte, verpufft kläglich. Der legendäre Marquis de Lafayette, ein Urgestein der Revolution von 1789, setzt sich an die Spitze der Aufständischen und beschreibt seine Vorstellung von einer verfassungsmäßig eingebetteten Monarchie mit eingeschränkter Macht. Was Frankreich heute nötig hat, ist ein volkstümlicher Thron, umgeben von republikanischen Einrichtungen. Ludwig Börne wird dem bewunderten Lafayette einige Zeit später in einem Salon begegnen. Die Trois Glorieuses nähren seine Hoffnung auf die Fortsetzung und Vollendung der bürgerlichen Revolution von 1789. Auch die untersagte Marseillaise erklingt in diesen Tagen wieder. Neu vertont von Hector Berlioz. In aller Bescheidenheit erklärt nun auch der Autor, was ihm an Ludwig Börne liegt. Nicht, dass er bis vor kurzem die Ehre hatte, eine nach ihm benannte Professur an der Gießener Universität zu bekleiden. Börne passt insofern zu dem Autor der Sendung, weil der sich ebenso als Zeitschriftsteller betätigt, politisch für die liberale Demokratie und soziale Gerechtigkeit und für eine deutsch-französische Kooperation und Konföderation in einem freien Europa einsetzt, das sich gegen die heutige Allianz der Autokraten und Finanzmagnaten behaupten muss. Dazu gleich mehr. Drittes Kapitel. Der Zeitschriftsteller in Aktion. Börnes politische Briefe aus Paris. '89, wach auf, werden noch die Aufständischen der Pariser Kommune 1871 schmettern. 1789, 1830, 1848, 1871. Vier Revolutionen in einem Jahrhundert, das festigt den Mythos eines daueraufständischen Volkes, das sich 1830 den gallischen Kampfhahn zum Nationalsymbol erhebt. Auch Börne will das Krähen des gallischen Hahns bis in deutsche Lande hörbar machen, wo Liberale und Demokraten den Fürsten ebenfalls Verfassungen abbringen, um die monarchische Alleinherrschaft zu beenden. Sein Verständnis von Revolution hat Börne so beschrieben. Revolution heißt eine Umgestaltung der öffentlichen Meinung, solange diese Umgestaltung noch im Werden, noch nicht vollendet ist. Und für die Aufgabe, eine kulturelle Hegemonie als Vorstufe der noch nicht erreichten politischen Herrschaft zu erringen, weist Börne seinem Berufsstand die Hebammenrolle zu, die für das Gelingen der Geburt sehr wichtig sei. Das gilt besonders unter monarchisch-autoritären Verhältnissen, wo die Schriftsteller allein es sind, wo nämlich keine Volksvertretung stattfindet, durch welche die öffentliche Meinung sich ausspricht. Doch den Philosophen darum einen verbrecherischen Teil an den Übeltaten der Staatsumwälzung in Frankreich zuschreiben zu wollen, ist ebenso ungerecht als lächerlich. Sie sind es nicht, welche die öffentliche Meinung leiten. Sie sind ihr vielmehr selbst unterworfen und verhalten sich zu ihr wie die Sprache zum Gedanken. Aber verdammlich kann nie der Ausdruck, sondern nur der Sinn sein. Die Philosophen, welche die Gesinnung des Volkes aussprachen und verrieten, noch ehe sich diese in Taten offenbarte, waren vielmehr heilsam und haben den Jammer der Zeit sehr gemildert. Wenn einmal die alten Dämme im Staate unhaltbar geworden und durchbrochen sind, breitet sich die öffentliche Meinung von selbst aus. Die Schriftsteller und Redner aber führen sie durch Kanäle unschädlicher ab. Man irrt sich, wenn man den Rednern geschehenes Unheil vorwirft, indem man behauptet, sie hätten Leidenschaften aufgeregt. Sie haben sie vielmehr unschädlich gemacht, indem sie ihnen einen Ausweg bahnten. Der Blitz, dessen begleitenden Donner wir vernehmen, ist schon unbeschädigend an uns vorübergegangen. In Revolutionen sind die Schweigenden gefährlicher als die Redenden. Allerdings heißt die Epoche zwischen 1815 und 1830 in den meisten Geschichtsbüchern zu Recht Restauration. Restauration folgt auf Revolution in der Absicht, die Umwälzungen von 1789 und ihre Ausbreitung über den gesamten Kontinent abzudämpfen und möglichst weitgehend rückgängig zu machen. Restauriert werden soll die Legitimität der monarchischen Herrschaft als Voraussetzung für einen stabilen Frieden, den die europäischen Herrscher auf dem Wiener Kongress 1815 aber nur um den Preis der schrittweisen Einschränkung absoluter Herrschaft durch Mitsprache des Bürgertums erreicht haben. Diese konstitutionelle Entwicklung zu befördern und letztlich auch die Arbeiterschaft einzubeziehen, ist das Ziel der Republikaner. Um das schon im Keim zu ersticken und möglichst viel von der alten Ständeordnung, den monarchischen Vorrechten und deren christlichen Fundamenten im Gottesgnadentum zu retten, hat der russische Zar eine heilige Allianz mit der Habsburger Monarchie gezimmert. Deren Chefdiplomat Clemens Fürst von Metternich setzt überall in Deutschland Spitzel, Zensoren und Polizisten gegen aufmüpfige Literaten ein. Das politisch und militärisch stärker gewordene Preußen geriert sich ebenfalls als reaktionäre Kontrollmacht. Die Throne in St. Petersburg, Berlin und Wien unterdrücken liberale und nationalistische Bewegungen. Dass der Theologiestudent Karl Ludwig Sand 1819 den Schriftsteller und Diplomaten August von Kotzebue als vermeintlichen Landesverräter ermordet, bewerten die gekrönten Häupter, über die man hier und dort schon offen spottet, als Vorspiel eines kommenden Aufstands. Die dagegen gefassten Karlsbader Beschlüsse treffen namentlich den einschlägig bekannten und verrufenen Börne. Er hat mit der Frankfurter Zensur zu kämpfen, über die er sich, jetzt Katef, also Witzbold gerufen, kräftig lustig macht, als könnten Witze töten. In seiner Postschneckensatire mit dem Untertitel »Beitrag zur Naturgeschichte der Mollusken und Testaceen« spricht er den Zensor direkt an, der die Instruktion bekommen hat, alles zu streichen, was er nicht verstünde. Da der überforderte Beamte nicht sehr viel verstand, kann man sich vorstellen, wie er strich. Und siehe da, der Mann stellt entnervt sein Amt zur Verfügung. Als Entlassungsgrund gibt er einzig an Börne. Es ist keine Übertreibung, wenn ich behaupte, dass mir während 9 Jahren alle hiesigen Zeitungsredaktoren zusammengenommen die Erfüllung meiner Pflicht als Zensor nicht so erschwert und ich darf wohl sagen, so verhasst gemacht haben, als dieser einzige Mann in 5 Monaten. Börne beherrscht die satirische Sparte namens Lächerlichmachung der Zensur. Jeder, Autor, Verleger, Leserin, Rezensent und der Zensor selbst, wisse, dass es sie gibt, auch von welchen Banausen oder gescheiterten Genies sie ausgeführt werde. Doch man wisse eben auch, wie man Texte zwischen den Zeilen und über gestrichene Blindstellen hinweg lesen muss und die Zensur so umgeht und ad absurdum führt. Unsere Zeit verstattet nicht, alles frei herauszusagen. Und durch diesen Zwang befördert sie sehr den guten Stil. Man möchte von Konstitution, von Spanien, von Italien sprechen, aber es ist verboten. Was tut ein erfinderischer Kopf? Statt Konstitution sagt er Leibesbeschaffenheit. Statt Spanien Iberien. Statt Italien das Land, wo im dunklen Hain die Goldorangen glühen. Und gebraucht für diesen und jenen Gedanken diesen und jenen dichterischen Ausdruck, den der gemeine Mann nicht versteht. Denn darauf kommt jetzt alles an. Dass der gemeine Mann nicht errate, was wir wollen, sondern fühle, was wir gewollt. Eine Denunziation bringt dem Spötter 2 Wochen Gefängnis in der Frankfurter Hauptwache ein. Nach der Freilassung spottet er weiter in der Geschichte meiner Gefangenschaft nebst Beschreibung der herrlichen Wandgemälde, die sich in der Hauptwache zu Frankfurt befinden. Es war nachts 11 Uhr, da ich ins Gefängnis abgeführt wurde. Zuvor wurden meine Papiere zusammengerafft, in einen Sack gelegt, den ich dazu hergab, und versiegelt. Der Umstand, dass ich in der Nacht verhaftet worden bin und jetzt schon 4 Tage sitze, ohne den Grund meiner Verhaftung erfahren zu haben und ohne verhört worden zu sein, stellt die persönliche Freiheit, welche ein Frankfurter Bürger genießt, in das schönste Licht. In mehreren monarchischen Staaten, wie in Frankreich und England, erlaubt das Gesetz, nur bei Tage zu arretieren. Wie grausam ist diese Einrichtung. Hierdurch erfährt jedermann sogleich das Verbrechen und die Ehre geht noch früher verloren als die Freiheit. Wird man aber im Dunkeln ins Gefängnis geführt, so merkt es keiner. Ja. Man kann jahrelang eingesperrt sein, ohne dass es die Stadt erfährt. Und sie denkt, der Vermisste wäre auf Reisen. Und wie wohltätig sind auch die übrigen Folgen der nächtlichen Verhaftung. Der Gefangene vermisst nicht gleich anfänglich seine Freiheit, da ohne dies bei Nacht jedermann in seinem Zimmer eingesperrt ist. Im Schlafe vergisst er seine Leiden. Der Anblick des gestirnten Himmels flößt ihm wie jedem Unglücklichen Trost ein. Er denkt, über den Sternen sitzt ein Kassationsgericht. Er sieht die Menschen aus seinem Fenster nicht spazieren gehen, was ihm bei Tage Verdruss macht. Endlich weiß er aus dem tierischen Magnetismus und von seiner Amme her, dass man bei Nacht ohnehin dem Teufel gehört. Und fragt sich, was verliere ich dabei? Solchen Repressalien entgeht man am Ende nur durch die Flucht ins Ausland. Börne wird die letzten Jahre seines kurzen Lebens in Paris verbringen. Schon 1822 und 1824 ist er in Begleitung von Jeanette Wohl nach Paris gereist, die sich dort unwohl fühlt und nicht einleben kann. 1830 ist er nicht mehr zu halten. Als er von den Barrikadenkämpfen hört, will er unbedingt dabei sein und reist 13 lange Tage mit der Postkutsche über Karlsruhe, Straßburg, Nancy, Bondy und ein Kaff namens Dormans an den Ort des Geschehens. Am 17. September 1830 erstattet er seiner Freundin Rapport. Seit gestern bin ich hier und alles ist vergessen. Ob ich gesund und froh, wie Sie es wünschen, in Paris angekommen oder durch mein Ankommen erst geworden bin, wüsste ich kaum zu bestimmen. Doch glaube ich eher das Letztere. Ich kann es Ihnen nicht genug sagen, wie mir so behaglich worden gleich von der ersten Stunde an. Das moralische Klima von Paris tat mir immer wohl. Ich atme freier und meine deutsche Engbrüstigkeit verließ mich schon in Bondy. Rasch zog ich alle meine Bedenklichkeiten aus und stürzte mich jubelnd in das frische Wellengewühl. Die Wogen haben sich unterdessen zwar schon geglättet, aber Börne schwärmt weiter. Ich dachte, in Paris müsse es aussehen wie am Strande des Meeres nach einem Sturm. Alles von Trümmern bedeckt sein und das Volk müsse noch tosen und schäumen. Doch war die gewohnte Ordnung überall. Und von der Verheerung nichts mehr zu sehen. Auf einigen Strecken der Boulevards fehlen die Bäume und in wenigen Straßen wird noch am Pflaster gearbeitet. Ich hätte die Stiefeln ausziehen mögen. Wahrlich, nur barfuß sollte man dieses heilige Pflaster betreten. Die vielen dreifarbigen Fahnen, die man aufgesteckt sieht, erschienen mir nicht als Zeichen des fortdauernden Krieges, sondern als Friedenspaniere. Die Stadt an der Seine nennt Börne den Telegraph der Vergangenheit, das Mikroskop der Gegenwart und das Fernrohr der Zukunft. Alle drei technischen Instrumente haben freilich ihre Tücken. Der Telegraph kann zur Verständigung wie zur Verwirrung eingesetzt werden, das Mikroskop Feinheiten hervorheben und den Blick aufs Ganze verstellen, das Fernrohr die Zukunft klar, aber auch verzerrt wahrnehmen. Börne bewundert vor allem die Weisheit und Gelassenheit der Pariser. Still, heiter, freundlich und bescheiden wie ein verliebtes, glückliches Mädchen lustwandelte das Pariser Volk umher. Als ich dieses sah und bedachte, noch sind 2 Monate nicht vorüber, dass es einen 1000-jährigen König niedergeworfen und in ihm Millionen seiner Feinde besiegt, wollte ich meinen Augen oder meiner Erinnerung nicht trauen. Es ist der Traum von einem Wunder. Schnell haben sie gesiegt, schneller haben sie verziehen. Wie mild hat das Volk die erlittenen Kränkungen erwidert, wie bald ganz vergessen. Nur im offenen Kampfe, auf dem Schlachtfelde hat es seine Gegner verwundet. Wehrlose Gefangene wurden nicht ermordet, Geflüchtete nicht verfolgt, Versteckte nicht aufgesucht, Verdächtige nicht beunruhigt. So handelt ein Volk. Fürsten aber sind unversöhnlich und unauslöschlich ist der Durst ihrer Rache. Hätte Karl gesiegt, wie er besiegt worden, wäre das fröhliche Paris heute eine Stätte des Jammers und der Tränen. Jeder Tag brächte neue Schrecken, jede Nacht neues Verderben. Börne verschließt aber bei aller Begeisterung nicht die Augen vor gescheiterten Revolten in den unterdrückten Teilen Europas und entwirft ein bis heute nicht überwundenes Panorama autokratischer Willkür. Wir sehen ja, was in Spanien, Portugal, Neapel, Piemont und in anderen Ländern geschieht, wo die Gewalt über die Freiheit siegte. Seit Jahren ist der Sieg entschieden und das Werk der Rache und die Verfolgung geht fort wie am Tage der Schlacht. Und es war ein Sieg, den man nur dem Meineide verdankte. Tausende schmachten noch im Kerker, Tausende leben noch in trauriger Verbannung. Das Schwert des Henkers ist immer gezückt, und wo es schont, wo es zaudert, geschieht es nur, um länger zu drohen, um länger zu ängstigen. Mich empört die niederträchtige Unverschämtheit der Fürstenschmeichler, welche die Völker als Tiger, die Fürsten als Lämmer darstellen. Wenn jeder Machthaber, sobald er zum Besitzer der Macht gelangt, gleich seine Leidenschaft zur Regel erhebt, grausame Strafen für jeden Widerspruch vorausbestimmt und diese Regel, diese Anwendung sich herabrollt durch Jahrhunderte, nennen sie das Gesetzlichkeit. Das Volk hat seine Leidenschaft nie zum Gesetz erhoben. Die Gegenwart erbte nie die Missetaten der Vergangenheit, sie vermehrt der Zukunft zu überlassen. Wenn dumme, feige oder bestochene Richter aus altem Herkommen und verblichenen Gesetzen nachweisen können, dass sie in gleichen Fällen immer gleich ungerecht gewesen, nennen sie das Gerechtigkeit. Wenn der schuldlos Verurteilte durch Reihen schön geputzter Soldaten, durch die Mitte des angstzitternden Volkes, das nicht zu weinen, nicht zu atmen wagt, ohne Laut und Störung zum Blutgerüste geführt wird, nennen sie das Ordnung. Und schnellen Tod in langsame Qual des Kerkers verwandeln, das nennen sie Milde. Börne flaniert tagsüber gerne in den Passagen und Einkaufsstraßen am Palais Royal. Er besucht Bibliotheken und Lesekabinette, verschlingt die liberale Presse, lauscht am Abend dem virtuosen Spiel eines Paganini, frequentiert die reichlich vorhandenen Theater und Vaudevilles. Zu Silvester 1830 beschreibt er die hiesige Diskurslust. Gestern Abend war ich in einer Gesellschaft, die man in Paris nicht suchen würde. In einer philosophischen. Conversation philosophique steht über den gedruckten Einlasskarten. Junge Leute, Schriftsteller und andere, aber sehr elegante Herren mit den feinsten Röcken und Krawatten versammeln sich an bestimmten Tagen in einem sehr eleganten Lokale und philosophieren bei Limonade, Orgeade und Himbeersaft. Mir war das amüsanter als die Varietés. Immer zwei stehen beisammen, um sie bildet sich eine Zuhörergruppe und wird dann gestritten über Gott, Unsterblichkeit, äußere Sinne, innere Sinne, Natur, Attraktion, dass es eine Lust ist. Hegel würde vergehen vor Lachen. Keiner weiß, was er will. Es gibt nichts komischer. Und mit welcher Leidenschaftlichkeit wurde gestritten? Ich dachte, sie würden sich einander in die Haare fallen. Aber die Franzosen haben eine bewunderungswürdige Gewandtheit, einen Streit bis an die Grenze der Beleidigung zu führen, ohne diese zu überschreiten. Und mit den Händen sich einander unter die Nase zu gestikulieren, ohne sich Ohrfeigen zu geben. Ich saß auf einem Sofa von blauer Seide, unter den Füßen eine Decke von Pelz, trank ein Glas Orgeat nach dem anderen und beneidete das glückselige Volk, das gar nichts weiß von dem, was es nicht weiß. Entgegengesetzt uns armen Deutschen, die wir am besten kennen, was wir nicht kennen. Börne versucht, seine Jeanette immer wieder zum Umzug an die Seine zu bewegen. Sie lehnt weiter kühl ab und empfiehlt ihm, endlich auf eigene Faust die große Welt kennenzulernen und ein Homme du Monde zu werden. Die beiden kommen überein, sich zweimal die Woche zu schreiben. Daraus entsteht nun Börnes Hauptwerk, die Briefe aus Paris. Der erste Band mit 48 davon erscheint 1832 bei Hoffmann und Campe. Der zweite mit 31 Exemplaren ein Jahr später. Der dritte 1834 mit 36 Briefen. Gleich der erste Band wird zum Verkauf verboten, was der Verbreitung des Inhalts keinerlei Abbruch hat. Die Briefe, die alle liberalen Hoffnungen auf eine deutsche Revolution bündeln und deren Vorzeichen in Polen und Italien erkennen, schlagen ein wie eine Bombe. Der Schriftstellerkollege Heinrich Laube preist den Verfasser in höchsten Tönen. Sie sind ein Stück Weltgeschichte für Deutschland geworden. Unser unbezahlbarer Tribun, unsere demokratische Behörde. Wir müssen Ihnen unsere Klagen einschicken, denn Sie sind der einzige unabhängige, wahrheitsliebende Advokat Deutschlands. Paris geht in diesen Jahren auf die erste Million Einwohner zu und erwirbt den späteren Titel der unangefochtenen Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Die hygienischen Verhältnisse sind miserabel. Die Straßen voller Kot und Abfälle, Cholera und Typhus raffen Tausende dahin. Dennoch ist die Stadt ein Magnet für Einwanderer aller Art. Nicht nur in ihren Heimatländern gescheiterte Revolutionäre und frankophile Intellektuelle zieht es an die Seine. Auch Handwerker, Müßiggänger, Adlige, Frühsozialisten und Urkommunisten kommen. So entsteht eine veritable Kolonie deutscher Immigranten mit annähernd 80.000 Bewohnern. Börne trifft da auf Geistesverwandte, die die bürgerliche Revolution in eine soziale ausweiten wollen. Handwerker und Arbeiter fordern ihren Anteil an Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Beschwingt kommt er aus ihren Versammlungen. Welchen wohltuenden Eindruck das Ganze auf mich gemacht. Es war mir, als wäre ich aus Winterkälte einer beschneiten nordischen Stadt in ein Glashaus gekommen, wo lauter Frühlingslüfte und Blumendüfte mich empfingen. Es war etwas aus einer fremden Zone und aus einer schöneren Jahreszeit. Es schwebte ein Geist heiteren Friedens über diesen Menschen. Ein Band der Verschwisterung umschlang sie alle, und ich fühlte mich mit umschlungen. Damit genug der Pariser Revolutionsromantik. Es bleibt Börne nicht verborgen, dass schon nach wenigen Wochen der zunächst freundlich begrüßte Bürgerkönig Louis-Philippe das Steuer herumreißt. Am 9. November 1830 schreibt er ernüchtert: Es geht jetzt in der Kammer ganz erbärmlich her. Man hört da von den ehemaligen liberalen Reden gegen die Pressfreiheit halten, wie sie der Metternich nicht besser wünschen kann. Es ist ein Ekel. Und ich mag gar nicht davon sprechen. Benjamin Constant, Lafayette und noch einige wenige sind die einzigen, die der alten Freiheit treu geblieben. Das Ministerium und die Kammer haben Furcht und handeln danach und haben freilich die Masse der Nation auf ihrer Seite, nämlich den Teig, aber ohne die Hefen, nämlich die Industriellen, das heißt auf Deutsch die miserablen Kaufleute und Krämer, die nichts haben als Furcht und Geld. Da nun die letzte Revolution ihren Zweck nicht erreicht hat, denn die jetzigen Machthaber wollen darin nur eine Veränderung der Dynastie sehen und man den Franzosen nicht freiwillig gibt, um das sie gekämpft haben, wird eine neue Revolution nötig werden. Und die bleibt gewiss nicht aus. Doch die Bürgerlichen denken weniger daran als an ihre Geschäfte. Ermuntert durch den König, dessen Minister François Guizot sie sprichwörtlich auffordert, sich ungeniert zu bereichern. Und nun nutzt diese Rechte. Gebt eurer Regierung eine Basis. Kräftigt eure Institutionen. Klärt euch auf. Bereichert euch. Verbessert die moralische und materielle Lage unseres Frankreichs. Hier finden sich die wirklichen Neuerungen. In einem Brief vom 28. Januar 1832 beklagt Börne dann die Macht der Börse. Louis-Philippe, wenn er in einem Jahre noch König ist, wird sich krönen lassen. Aber nicht zu Reims, in Saint-Rémy, sondern zu Paris, in Notre-Dame de la Bourse. Und Rothschild wird dabei als Erzbischof fungieren. Börne hält Frankreich dennoch weiter für ein europäisches Vorbild. Die Zeiger auf dem Zifferblatt Europens weisen jetzt nach außen, auf die Randstaaten des Kontinents, die vom revolutionären Impuls der Pariser Revolution ergriffen werden. Belgien, Polen, Italien. Und immer wieder ist es Deutschland, das sich, bis auf lokale Aufstände, dem freiheitlichen Geist zu verweigern scheint. Austauschen, nicht tauschen, sollen wir mit Frankreich. Käme ein Gott zu mir und spräche, ich will dich in einen Franzosen umwandeln mit allen deinen Gedanken und Gefühlen, ich würde ihm antworten, ich danke, Herr Gott. Ich will ein Deutscher bleiben, mit allen seinen Mängeln und Auswüchsen. Ein Deutscher mit seinen 36 Fürsten, mit seiner Zensur, seinen Hofräten, seinen Philistern. Vorbildlich bleiben die neuen Freiheiten für die Juden. Sie werden gelesen haben, dass die französische Regierung die Juden auf gleichen Fuß mit den christlichen Staatsbürgern setzen und die Besoldung ihres Kultus übernehmen will. Es ist doch wieder ein Schritt vorwärts. Wie lange wird es noch dauern, bis man bei uns an so etwas nur denkt? Von der Ausführung gar nicht zu sprechen. Die gefoppten Theologen des adligen Tugendbundes haben in ihrer Weisheit und Menschenliebe die Lehre zu verbreiten gesucht, die bürgerliche Gesellschaft sei eine Taufanstalt und es könne daher ein Jude kein Staatsbürger sein. Diese frommen Herren haben schwere Köpfe und noch schwerere Füße. Erst dauert es Jahrhunderte, bis sie fortschreiten wollen, und dann andere Jahrhunderte, bis sie fortschreiten können. Es ist zum Erbarmen. Dem folgt noch ein großes Aber. Aber die französische Regierung, wie jede andere, sieht ihre Entwicklung zur Freiheit als eine auferlegte Buße an und gleich jenen Wallfahrern nach Rom macht sie einen Schritt zurück, so oft sie zwei Schritte vorwärts getan. Den Juden hat sie etwas gegeben, und dafür hat sie der Pressfreiheit viel genommen. Die Kautionen für die Journale, eine Tyrannei der vorigen Regierung, sollen beibehalten werden. Es ist dieses so sehr gegen den Geist der Freiheit, dass man die letzte Revolution als ganz fruchtlos ansehen kann. Wie merkwürdig. Diese Juli-Regierung, die kaum aus dem Ei gekrochen und noch ganz dottrig ist, kräht schon wie ein alter Hahn und tut stolz und fest wie ein unbestrittener Hofkönig. Die Majorität der Kammer unterstützt sie nicht bloß in ihren unbedachten Schritten, sondern sie verleitet sie noch dazu. Das sind die Gutsbesitzer, die reichen Bankiers, die Krämer, die sich mit einem vornehmen Worte die Industriellen nennen. Diese Menschen, die 15 Jahre lang gegen alle Aristokratie gekämpft, kaum haben sie gesiegt, noch haben sie ihren Schweiß nicht abgetrocknet und schon wollen sie für sich selbst eine neue Aristokratie bilden. Eine Geldaristokratie. Einen Glücksritterstand. Der freiheitliche Liberalismus verkommt in blankes Profitstreben. Zeitgenössische Schriftstellerkollegen wie Honoré de Balzac in seiner menschlichen Komödie oder Stendhal in seinem Roman Lucien Liouven beschreiben ebenso wie die pekuniäre und geistige Korruption der Liberalen auf das Verlagswesen, das Druckgewerbe, die literarische Welt und vor allem auch einen elendigen Journalismus übergreift. So interessiert sich Börne zunehmend für anarchistische und frühsozialistische Ideen. Dazu zählte die Saint-Simonistische, von dem adligen Henri de Saint-Simon begründete ordensähnliche Denkschule, eine Mixtur aus christlichen Ideen und ökonomischen Maximen für die aufkommende Industriegesellschaft. Zum Aufstand der Lyoner Seidensticker im November 1831, des wohl ersten proletarischen Aufstands, schreibt Börne: Es ist wahr, der Krieg der Armen gegen die Reichen hat begonnen. Und wehe jenen Staatsmännern, die zu dumm oder zu schlecht sind, zu begreifen, dass man nicht gegen die Armen, sondern gegen die Armut zu Felde ziehen müsse. Nicht gegen den Besitz, nur gegen die Vorrechte der Reichen streitet das Volk. Wenn aber diese Vorrechte sich hinter dem Besitze verschanzen, wie will das Volk die Gleichheit, die ihm gebührt, anders erobern, als indem es den Besitz erstürmt? Solche großen Worte stellen Börne in die Ahnengalerie deutscher Sozialrevolutionäre ein. Neben dem Gießener Schloss, davon war eingangs die Rede, sind vier Wahl- und Geburtsgießener als Bronzeköpfe verewigt. Georg Büchner, der in Gießen den hessischen Landboten verfasst hat, der Krieg den Palästen und Friede den Hütten verkündet. Karl Vogt, 1848 der Vertreter des linken Flügels der ersten Nationalversammlung, in der Frankfurter Paulskirche, und Wilhelm Liebknecht, Mitgründer und Reichstagsabgeordneter der SPD, im Übrigen der Vater des KPD-Gründers Karl Liebknecht. Der junge Friedrich Engels wird Börne als Bannerträger deutscher Freiheit und einzigen Mann in Deutschland zu seiner Zeit preisen und ihm einst diese pathetischen Zeilen widmen. Die Eiche Börnes ist's, an deren Ästen ich aufgeklommen, wenn im Tal die Dränger um Deutschland enger ihre Ketten pressten. Börne spart auch nicht mit Kritik an der jüdischen Hochfinanz, die er sarkastisch das auserwählte Volk Gottes nennt und in Klammern setzt, auserwählt zu Staatspapiergeschäften und zu Marketendern der Aristokratie. Da aber, wo der Mittelstand sich die Gleichheit erworben, sieht das untere Volk die Ungleichheit neben sich. Es lernt seinen elenden Zustand kennen. Und da muss früher oder später der Krieg der Armen gegen die Reichen ausbrechen. Die heillose Verblendung des Bürgerstandes zieht das Verderben schneller und fürchterlicher herbei. Seit er frei geworden, blickt er, halb aus Furcht, halb aus Hochmut, beständig hinter sich und vergisst darüber, vor sich zu sehen, wo ein besiegter, aber noch lebendiger Feind nur darauf wartet, dass er den Blick wegwende. Diese Furcht und diesen Hochmut wissen die Aristokraten in Frankreich und England sehr gut zu benutzen. Den Pöbel hetzen sie im Stillen gegen die Bürger auf und diesen rufen sie zu: Ihr seid verloren, wenn ihr euch nicht an uns anschließt. Der dumme Bürger glaubt das und begreift nicht, dass seine eigene Freiheit, sein eigener Wohlstand schwankt, solange das arme Volk nicht mit ihm in gleiche Freiheit und gleichen Wohlstand eintrete. Er begreift nicht, dass, solange es einen Pöbel gibt, es auch einen Adel gibt und dass, solange es einen Adel gibt, seine Ruhe und sein Glück gefährdet bleibt. Börne will nicht aufhetzen und anstacheln. Er sieht nur, wie eine Restauration verlaufen ist. Der fürchterliche Krieg der Armen gegen die Reichen, der mir so klar vor den Augen steht, als lebten wir schon mitten darin, könnte vermieden, die Ruhe der Welt könnte gesichert werden. Aber alle Regierungen sind vereint bemüht, das Verderben herbeizuführen. Wenn die Staatsmänner zittern vor einem Übel, meinen sie, sie hätten das Ihrige getan. Die armen Leute in Frankreich haben in der Kammer keine Stellvertreter. Die neueste französische Konstitution hat die alte Torheit, die alte Ungerechtigkeit, die alte erbärmliche Philisterpolitik beibehalten, das Wahlrecht an den Besitz gebunden und die Besitzlosen auch ehrlos gemacht. Im Parlament, wie in der Deputiertenkammer, sitzen nur die reichen Gutsbesitzer, die Rentiers und Fabrikanten, die nur ihren eigenen Vorteil verstehen, welcher dem der Arbeitsleute gerade entgegensteht. Die graubärtige Staatsweisheit, vor Alter kindisch geworden, geifert gegen den Wunsch der Bessern und Einsichtsvolleren, dass man auch die niederen Stände an der Volksrepräsentation möge teilnehmen lassen. Sie sagen, Menschen, die nichts zu verlieren haben, könnten an dem allgemeinen Wohle des Landes nie aufrichtigen Anteil nehmen. Jeder Intrigant könne ihre Stimme erschleichen oder erkaufen. So sprechen sie, um das Gegenteil von dem zu sagen, was sie denken. Das Herz empört sich, wenn man sieht, mit welcher Ungerechtigkeit alle Staatslasten verteilt sind. Mit solchen Einsichten unterscheidet sich Ludwig Börne radikal von seinem Antagonisten Heinrich Heine. Der schilt ihn einen Pfaffenfreund und zielt damit auf Börnes Sympathie für einen gewissen Félicité Robert de Lamennais. Dieser frühe Vertreter eines christlichen Sozialismus veröffentlicht 1834 die Parole d'un croyant, Worte eines Gläubigen, und wird dafür wegen seiner ketzerischen Position in Rom sogleich auf den Index gesetzt. Börne übersetzt dieses, wie er es nennt, Dritte Testament ins Deutsche und verschenkt freie Exemplare an deutsche Handwerker und Arbeiter in Paris. Dem angeblich jüdischen Spiritualismus Börnes stellt Heine, frei nach Goethe, seine hellenistische Lebensherrlichkeit gegenüber. Gottlob, durch mein Fenster bricht französisch heitres Tageslicht. Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen, und lächelt fort die deutschen Sorgen. Der Streit mit Heine, zugespitzt in der erst posthum erschienenen Attacke »Börne, eine Denkschrift«, ist das, was den meisten heute als erstes und oft auch als letztes zu Ludwig Börne einfällt. Die sich anfangs als Freunde tituliert und Nettigkeiten ausgetauscht haben, trennen von vornherein große Charakterunterschiede und viel Autoreneitelkeit, vor allem aber konträre Auffassungen vom richtigen Verhältnis von Politik und Dichtung. Auch Heine ist ein exilierter Republikaner, aber er will keiner politischen Vereinigung angehören und als Dichter über den Parteien schweben. Die literarische Qualität eines Werks stellt er entschieden über die politische Gesinnung des Autors, während Ludwig Börne eine politische Haltung verlangt, die offen bekannt wird. Darüber kann Heine nur spotten. Ich bin eine gewöhnliche Guillotine und Börne ist eine Dampfguillotine. War Börne zu seinen Lebzeiten in Paris nicht nur in der deutschen Kolonie weit bekannter und beliebter, hat ihm Heinrich Heine in der Nachwelt klar den Rang abgelaufen. Als man in den 1970er Jahren einen Namen sucht für das deutsche Haus in der Paris-Studierendenstadt Cité Universitaire, wurde Heinrich Heine die erste Wahl, was in Deutschland mehr Naserümpfen hervorrief als in Frankreich. Während Börne in Frankreich in Vergessenheit geriet, wurde Heine regelrecht eingebürgert, wie der an der Sorbonne lehrende Germanist Jürgen Ritte zu erzählen weiß. Er war verbandelt mit der französischen Intelligenz, mit der französischen Politik und er hat vor allen Dingen eben auch auf Französisch publiziert und wollte nach Frankreich wirken. Er galt damals schon als Henri N., er wurde sozusagen eingebürgert, wurde zum Franzosen gemacht, als großer Dichter, deutscher Herkunft. Heines posthumer Siegeszug begann in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre, als aus dem Nachlass des großen Buchhändlers, Verlegers, Antiquars Schocken ein Riesenkonvolut an Heine-Manuskripten verkauft wurde. Und die hat der französische Staat erworben, die Bibliothèque Nationale, und das mit ausdrücklicher Billigung, ja sogar Aufforderung von General de Gaulle, dem damaligen Staatspräsidenten, der gesagt hat, dieser Nachlass muss nach Frankreich, denn er ist auch ein französischer Dichter. Bessere Bedingungen konnte man nicht haben für Prominenz. Alles das hat Börne nie bekommen. So viel Zuwendung und vor allen Dingen so viel Präsenz. Es sind zwei verschiedene Charaktere aufeinander gestoßen. Und der Heinische, etwas lockere, etwas frivolere vielleicht auch, lag wahrscheinlich dem französischen Temperament dann auch etwas näher. Man könnte den Streit der beiden Dioskuren als Farce inszenieren. Aber gar nicht lustig ist, wie schlüpfrig Heine Börnes Lebensgefährtin Jeanette Wohl diffamiert. Eine magere Person, deren gelblich-weißes, pockennarbiges Gesicht einem alten Matzekuchen glich und als zweideutige Dame, wovon man nicht genau wusste, zu welchem Titel ihr Verhältnis zu Börne sie berechtigte, ob sie seine Geliebte oder bloß seine Gattin. Persönliches aus der Feder von Heinrich Heine findet man auf dem Gedenkstein zum 125. Todestag Börnes in Frankfurt, wo er dessen Wirkung so formulierte. Er war ein Mensch, ein Bürger der Erde, ein guter Schriftsteller und ein großer Patriot. Aus der Distanz betrachtet reduzieren sich die Unterschiede zwischen Börne und Heine ohnehin, wie der holländische Germanist Gerard Raas 1926 fand. Ein jeder von ihnen hat in seiner Weise für die Idee der Freiheit gestritten, wie er sie verstand. Beide haben die Wünsche des Bürgertums auf politische Mitherrschaft, soziale Geltung und wirtschaftliche Freiheit zusammengefasst. Beide haben dadurch das politische Freiheitsbedürfnis gestärkt und ausgebildet und haben reichlich das Ihrige dazu beigetragen, dass die Gedankenwelt der deutschen Jugend dermaßen politisiert wurde, dass die Generation des vierten Dezenniums in Literatur und Leben ein freudiges Bekenntnis zur Tat aussprach. Die einst als Söhne des Ghetto zu den Geknechteten gehörten, wurden durch ihre politische Publizistik zu geistigen Befreiern ihres Volkes, indem sie in dunkelster Zeit den Glauben weckten an ein neues, freies Deutschland, für das auch sie gelitten und gestritten haben. Bei Börne macht sich am Ende seines Lebens Resignation breit und auch mehr Radikalität. Ich habe mit der Hoffnung auch alle Mäßigung aufgegeben. Ich werde künftig über Politik nicht mehr schreiben, wie ich es bis jetzt getan. Mäßigung wird ja doch nur für Schwäche angesehen, die zum Übermute, und Rechtlichkeit für Dummheit, die zum Betruge auffordert. Doch bei einer Deutschlandreise zum Hambacher Fest 1832, der größten Protestversammlung seit dem Wartburgfest 1817, wird ihm bewusst, welche Wirkung seine Schriften gehabt haben. Als hätte ich allein die Bewegung dieser Zeit hervorgebracht. Ich werde als ein Napoleon angesehen. Gestern Abend brachten mir die Heidelberger Studenten ein Vivat mit Fackelzug vor meine Wohnung. Schon früher zog mir auf den Straßen alles nach mit Geschrei. Es lebe Börne, es lebe der deutsche Börne, der Verfasser der Briefe aus Paris. Nicht bloß Studenten, auch Bürger. Die Rheinbayern, Polen kommen alle deputationsweise zu mir und halten förmliche Reden. Gestern Abend war mein Zimmer gedrängt voll Menschen, die alle stehen mussten. Die Tür blieb offen und die anderen, die keinen Platz hatten, blieben auf dem Vorplatz. Sie ergriffen meine Hand und drückten sie ans Herz wie die einer Geliebten. Ich hatte Mühe, männliche Fassung zu behaupten. Diese Erfahrung stachelt Börne an. Er nimmt in Straßburg Kontakt auf mit den geflohenen Anführern des Frankfurter Wachensturms, wohin sie sich nach dessen Niederschlagung im April 1833 geflüchtet haben. Börne, mit den Briefen aus Paris im Verzug, greift auch wieder zur Feder. In seinem letzten, 1837 erscheinenden Werk »Menzel, der Franzosenfresser«, ein sprechender Titel, wirft er dem Burschenschaftler Wolfgang Menzel, mit dem er lange an einem Strang gezogen hatte, den Federhandschuh hin. Dessen franzosenfeindlichen Nationalismus setzt er die kosmopolitische Utopie der deutsch-französischen Konföderation entgegen. Die Geschichte Frankreichs und Deutschlands ist seit Jahrhunderten nur ein ständiges Bemühen, sich zu nähern, sich zu begreifen, sich zu vereinigen, sich ineinander zu schmelzen. Die Gleichgültigkeit war ihnen immer unmöglich. Sie müssen sich hassen oder lieben, sich verbrüdern oder sich bekriegen. Das Schicksal weder Frankreichs noch Deutschlands wird nie einzeln festgesetzt und gesichert werden können. Die alterreifen Männer beider Länder sollten sich bemühen, die junge Generation Frankreichs mit der jungen Generation Deutschlands durch eine wechselseitige Freundschaft und Achtung zu verbinden. Wie schön wird der Tag sein, wo die Franzosen und die Deutschen auf den Schlachtfeldern, wo einst ihre Väter sich untereinander gewürgt, vereinigt niederknien und, sich umarmend, auf den gemeinschaftlichen Gräbern ihre Gebete halten werden. Die unwandelbare Freundschaft und der ewige Friede zwischen allen Völkern, sind es denn Träume? Nein, der Hass und der Krieg sind Träume, aus denen man einst erwachen wird. Welchen Jammer hat nicht die Liebe des Vaterlandes schon der Menschheit verursacht? Wie viel hat diese lügnerische Tugend nicht an wilder Wut alle anerkannten Laster übertroffen? Ist der Egoismus eines Landes weniger ein Laster als der eines Menschen? Hört die Gerechtigkeit auf, eine Tugend zu sein, sobald man sie gegen ein fremdes Volk ausübt? Eine schöne Ehre, die uns verbietet, uns gegen unser Vaterland zu erklären, wenn die Gerechtigkeit ihm nicht zur Seite steht. Ich liebe Deutschland mehr als Frankreich, weil es unglücklich ist und Frankreich nicht. Im Übrigen bin ich so viel Franzose als Deutscher. Was mich betrifft, so war ich, Gott sei Dank, nie ein Tölpel des Patriotismus. Dieser Köder des Ehrgeizes, sei es der Könige, sei es der Patrizier oder der Völker, hat mich nie gefangen. Börnes letzte Jahre in Paris sind geprägt von unheilbarer Krankheit. Er lebt jetzt endlich in der erhofften Wohngemeinschaft mit Jeanette Wohl, die, wie von Heine bespöttelt, mit ihrem Ehemann, dem Frankfurter Handelskaufmann Salomon Strauß, nach Paris gezogen ist, den gemeinsamen Haushalt führt und Börnes Texte druckfertig macht. Es ist nichts Angenehmeres auf der Welt, als in Paris zu sterben. Denn kann man dort sterben, ohne auch dort gelebt zu haben? Nach eigenem Bekunden, müde wie ein Jagdhund, stirbt Börne am 12. Februar 1837 in seiner Wohngemeinschaft. Den imposanten Beerdigungszug im Februar 1837 zum Friedhof säumen wohl mehr als 1000 Menschen. Schriftsteller, Arbeiter, Kaufleute, politische Flüchtlinge, Arbeitsmigranten aus Hessen. Die Totenrede hält der Botaniker und Arzt François Vincent Raspail, ein Aktivist der Julirevolution, Anwalt der armen Leute und Herausgeber der Zeitschrift Les Réformateurs, in der Börne publiziert und sich mit Heinrich Heine angelegt hat. Ludwig Börne hat glücklich vollendet und die Freunde waren's, welche über seinem Sarge die männliche Träne vergossen und das trauernde Wort gesprochen. Der Glückliche. Er ruht auf dem blühenden Gräberhügel im Kreise seiner Liebesgenossen, auf dem Père Lachaise, und ihm zu Füßen liegt das Jerusalem seines Glaubens, das ewige Paris. Schöner kann man nicht sterben, schöner nicht begraben sein. Die Statue an dem nicht leicht aufzufindenden Grab Nummer 5 in der 19. Abteilung auf dem Friedhof Père Lachaise steht windschief. Außer dem Autor dieser langen Nacht hat dort wohl lange keiner mehr Blumen niedergelegt, allerdings nach jüdischem Brauch ein paar kleine Steine. Unter der Kopfskulptur ist eine verwitternde Grabplatte angebracht, die Börnes Lebenswerk symbolisch verdichtet. Eine Frau mit phrygischer Mütze als Allegorie der Freiheit ist dort flankiert von zwei weiteren Frauengestalten. Die eine, Französin, mit einem Lorbeerkranz, die andere, Deutsche, mit Eichenlaub bekränzt. La France et l'Allemagne, unis par la liberté. Sie reichen sich die Hände. Die Kriegsgeräte im Hintergrund symbolisieren die Vergangenheit. Die Bücher der Lieblingsautoren die Gegenwart. Freiheitsbäume die Zukunft des deutsch-französischen Verhältnisses. Es lohnt sich übrigens, auf dem Père Lachaise auch zu den jüdischen Grabstätten zu gehen. In der 9. Abteilung ruht unweit einiger Mitglieder der Familie Rothschild auch Jeanette Wohl, die als Erbin seiner sämtlichen literarischen Eigentumsrechte eingesetzt worden ist. Aktuell bleibt Börne schließlich als Vermittler zwischen Deutschland und Frankreich und Visionär eines geeinten Europas. Schon in seiner Dissertation 1808 hat Börne über Kontinentalverschiebungen spekuliert, die Länder trennen, aber es bleibt dann in Europa noch ein Kern übrig, der nicht zerstückelt werden kann. Zumal Frankreich und Deutschland, die hängen so fest zusammen, dass sie sich schwerlich werden trennen können. Hier sieht man aber auch deutlich den Fingerzeig des Schicksals, dass beide Länder nur einen Staat bilden sollen. Und welch ein glücklicher Staat müsste das nicht werden, wenn sich die deutsche Natur mit der französischen vermählte und beide sich neutralisieren. 1830 spinnt Börne den Gedanken fort und erteilt Jeanette Wohl einen Auftrag, an oberster Stelle zu antichambrieren. Wir haben nämlich den Plan gemacht, Frankreich und Deutschland wieder zu einem großen fränkischen Reiche zu vereinigen. Zwar soll jedes Land seinen eigenen König behalten, aber beide Länder eine gemeinschaftliche Nationalversammlung haben. Der französische König soll wie früher in Paris thronen, der Deutsche in unserem Frankfurt und die Nationalversammlung jedes Jahr abwechselnd in Paris oder in Frankfurt gehalten werden. Wenn Sie Ihre Nichte O besuchen, benutzen Sie doch die Gelegenheit, mit dem Koche des Präsidenten der Bundesversammlung von unserem Plane zu sprechen. Der muss ja die Gesinnungen und Ansichten seines Herrn am besten kennen. Frankreich wurde Börnes Lebensmittelpunkt. Aber er legte Wert darauf, kein Emigrant zu sein, der sein Land dauerhaft hinter sich gelassen hat. Die in seinem letzten Werk Menzel der Franzosenfresser ausgesprochene Dystopie könnte 2026 geschrieben sein. Herr Menzel fragt, ob man so in aller Geschwindigkeit den Patriotismus in der Welt ausrotten könne. Es ist aber nicht die Rede von dem, was man kann, sondern von dem, was man soll. Vom Ausrotten des Patriotismus ist gar nicht die Rede, sondern von der Vertilgung aller Schändlichkeiten, die der Egoismus der Fürsten und der Völker mit dem Namen Patriotismus umschleierte. Von aller Geschwindigkeit ist am wenigsten die Rede. Wir gewähren noch ein Jahrhundert, bis die Völker Europens, bis besonders die Franzosen und die Deutschen zur Einsicht gelangen, dass von ihrer Einigkeit ihr Glück und ihre Freiheit abhängen. Kämpfer für die Republik und Erfinder des politischen Feuilletons. Eine lange Nacht über Ludwig Börne von Klaus Leggewie. Es sprachen André Kaczmarczyk, Jochen Langner, Svenja Wasser, David Formweg, Karen Dahmen und der Autor. Ton und Technik Gunther Rose, Thomas Widdig und Eva Pöpplein. Regie Claudia Katanek. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche laden wir Sie an dieser Stelle in der Langen Nacht ein, Maria Sibylla Merian kennenzulernen, die mindestens in dreierlei Hinsicht die Grenzen für das, was Frauen im 17. Jahrhundert sein sollten oder konnten, verschoben hat. Als Künstlerin, als Naturforscherin und als Weltreisende. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.